durchdenken wir das eben Gehörte. Tja, Kinder! Achso, ich wollte nicht immer so aggressiv sein, sondern mal wieder eine zärtliche Sendung mit euch machen. So wie wir letztens eine besinnliche gemacht haben. So eine eher zur Beschaulichkeit neigende, zum Nachdenken anregen. Eine ruhige Sendung, eine langsame Sendung. Eine Sendung, die einen Schritt weit auch ein bisschen traurig sein kann. So eine Sendung, so, dass man jetzt nicht mal so... Weiß ich jetzt noch nicht, ob ihr... Seid ihr denn da überhaupt in der, bereit dazu und in der Lage? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Na mal sehen, wer bist denn du da? Hallo, wer bist denn du? Ja, du stinkst beim Karten. Na siehst du, das wird aber keine besinnliche Sendung, oder? Hallo? Guck, ne? Ja? Du bist eine Müffel. Ja, ja, hallo? Hallo? Sag mal, sind wieder Ferien? Hat der Kindergarten wieder Ausgang heute, oder? Das hört sich so an, ja. Hört sich so an, oder? Mann. Die Racker, du. Naja, ich meine, wenigstens sind sie weg von der Straße, oder? Wenn sie hier anrufen, dann ist da auch gut. Ja, heute im Zeitalter des Handys ist es nicht so sicher. Ach so, stimmt. hast du auch recht. Das war sonst also für mich immer ein Trost, also so ein Trostgedanke. Wenn dann irgendwie so Infantilos Scheiße machen, dann denkt man, machen sie, wie sind hier Scheiße, machen sie woanders keine Scheiße. Ja, ja. Aber inzwischen sind die alle multitaskingfähig. Mhm. Oder? Und können so doppelt und dreifach Scheiße machen. Ja. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Thorsten aus Kreuzberg. Thorsten? Ja. Bist du richtig so, wie man sich quasi so einen Kreuzberger vorstellt? Gewissermaßen alternativ, öko, Mülltrennen, tendenziell eher links und Sozialhilfeempfänger. So einige Sachen muss ich ausschließen. Doch Mülltrennen versuche ich gewissenhaft hinzukriegen. Ja. Obwohl ich nicht immer ganz die Plastikbrieffensterchen da aus dem Papier rauskriege. Aber das ansonsten alternativ weiß ich nicht. Und links tendierend schon. Ja. Und aber allerdings nicht politisch direkt engagiert, eher sympathierend. Ja, naja, den würde ich ja auch dem Kreuzberger, dem allgemeinen, dem Ideal-Kreuzberger auch im Grunde auch eher unterstellen. Ja. Und was war das, Sozialhilfeempfänger? Nee, zurzeit habe ich einen Halbtagsjob und habe davor BAföG empfangen, was ich jetzt nicht mehr kriege. Ach so. Ja. Und da fällt man ja dann, ist es eher ein Ansehensgewinn, so ein Halbtagsjob, oder ist es eher ein Ansehensverlust? Das ist eher so ein, ist auf jeden Fall ein Zeitverlust. Ein Zeitverlust, das ist irgendwie klar, aber dafür ein Geldgewinn. Das auf jeden Fall, ja. Ja, aber was jetzt so das Image betrifft. Das Image, da... Jetzt, also wenn man von so einem Kreuzberg-Klischee aussieht. Ja, also ich bin allerdings auch ein zugezogener Kreuzberger. Ja, aber wer ist das nicht in Kreuzberg? Das stimmt auch wieder, ja. Oder also ist ja auch in Berlin. Ich komme aus Spandau und da gehen sehr viele weg. Aus Spandau? Ja. Was verschlägt er denn von Spandau nach Kreuzberg? Ja, erst ging es ja nach Prenzlauer Berg. Horrido! Von da, naja, das war halt... Da wurdest du so rübergespült nach dem Mauerfall praktisch. Ja, na über eine Frau, die man dann so kennenlernt und dann bei der so ein bisschen gewohnt. Und eine Frau, dann richtig gleich so eine Zonenmaus, richtig Kopf über Wasser? Nee, das war eine aus Schwaben. Ganz typisch eigentlich. Ja, stimmt. Ja, und dann bin ich da halt, wenn man dann da in der Ecke da mal so zwei Jahre gelebt hat, ja, kommt man, also das mag man. Ah! Oh. Ja, oh, das war ich aus Versehen, also, hier. Jetzt sind diese bescheuerten CD-Player. Das war so ein Handysound, da gibt's ja jetzt auch ganz moderne Sachen. Ja, ja, ja, ja. Ach, dann bist du über eine Schweben in den Prenzlauer Berg, im Prenzlauer Berg gelandet? Ja. Und hab das dann da erst alles so kennengelernt und dann, ja, dann bin ich halt irgendwie da noch eine Weile auch nach ihr noch geblieben und dann über eine neue Frau nach Mitte und dann, weil die Frau dann weg war, nach Kreuzberg. Aber du hast echt immer so weibliche Umzugsunternehmen, oder? Ja klar, also man sucht, also gut, mit der nach Mitte, da habe ich mir die Wohnung gesucht. Da haben wir vorher in Prenzlberg gewohnt, noch in der alten Wohnung, die ich dann von der Ex-Freundin übernommen habe. Ach, na das ist doch praktisch. Die Ex-Freundin raus, man hat die Wohnung und die neue Freundin drin. Genau, ja. Und mit der dann aber... weil sie dann auch schwanger wurde, dann halt eine größere Wohnung, die war dann in der Mitte. Ja. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr geklappt und dann musste ich halt aus der Wohnung aber raus und bin dann halt nach Kreuzberg gelandet. Weiter ging's schnell. Eine Wohnung. Sind da auch immer so massenhaft so Touristenbusse unterwegs und so in Kreuzberg? Nee, da, ich wohne hier am Moritzplatz. Ja. Da sieht's fast wieder aus wie in Spandau. Ach so, ja, da hat's ja dann noch... Ja. Bauten und da bin ich wieder fast wie in Spandau. Ja, da hat's ja die klassisch Westberliner Hässlichkeit eigentlich, wa? Ja, da habe ich um mich rum halt sage ich mal, 80% Ausländer, was mir persönlich ja dann sehr gut gefällt. Ja. Also da gibt es keinen Ärger oder so. Und sowas. Man spart sich in Urlaub fahren, oder? Ja, nein, ich krieg nicht so viel von ihm mit, weil also. Ich bin immer früh morgens weg und sehr spät abends wieder da. Halt. Wieso denn? Du hast ja nur einen Halbtagsjob, denke ich. Ja, aber ich habe doch ein Studium und das muss ich ja den Halbtagsjob rum aufbauen. Ah ja, was studierst du? Malerei. Ach, richtig, so klassisch Kreuzberg-Kunst? Nee. Nee, was denn dann? Irgendwie Türen lackieren oder was? Nee. Nein. Doch schon künstlerisch. Naja, also ich bin auch Student an der UdK halt. Ja. Ach, und studierst Malerei? Ja. Ach, was kannst du denn schon? Was hast du denn schon gelernt? Was ich schon gelernt habe, ist, dass Malerei eigentlich gar nicht so leicht ist. Also ich. Das ist ja toll, dann hast du wirklich was gelernt. Ja, nee, ich bin da auch gerade in den letzten Zügen. Also na, ich lerne halt, ich selber bin da auf so einem absteigenden Ast, dass ich halt sehr figürlich male. Und da allerdings so Leipziger Tradition, nicht Pflege, aber mein Professor kommt aus Sachsen halt. Und ja, wer ist es denn? Stelzmann. Aha, ach, kick mal einer an. Ja. Ja, der ist ja nicht einer der Schlechtesten. Ja. Nein, der ist sehr, sehr gut. Ja. Dem wurden auch so einige Sachen angehangen damals, als er an die UdK kam, da gab es ja richtig Stress mit Baselitz. Ach so, stimmt, so da war so eine, ja so Remi Demi. Ja, er wurde dann als so ein... Quotenostler oder irgendwie so was komisches war, oder was war das? Ja, also. Die haben ihm nachgesagt, dass die haben auch danach ständig gesucht, dass er irgendwelche Sachen vielleicht auch gemacht hat, weil er halt als systemkonform halt... Der ist doch aber in Westen gegangen, oder? Der ist doch also zu Ost vor Mauerfall in Westen gegangen. Ja. Auch wegen der Frau, wie ich gehört habe. Ach, nicht schlecht. Aber auch weil er, also er ist, ist ein ziemlich korrekter Typ halt und da gab es richtig, das kann man da auch in dem Archiv in der UdK sich angucken, auf Video halt, dass da richtig so, die haben alle demonstriert, Basis ist ausgetreten. Ja. Und ist dann aber später wieder rein durch die Hintertür irgendwie. Und da gab es richtig auch die ganze Klasse, die hat dann da gegen den gewettert, dass jetzt Stelzmann aufgenommen wird, so eine Ostpocke halt, und es geht nicht und weiß ich nicht. Und sind da vollkommen abgegangen und wussten aber selber nicht genau warum. In dem Interview haben sie ziemlich selber, also die Schüler haben dann so ziemlich rumgestottert. Ja. Und es war alles ganz seltsam und Stelzmann ist dann aber halt drin geblieben. Und das war dann aber schon ein Kampf um die Tröge, oder worum ging es eigentlich? Was ist deine These dabei? Also ich denke, das ging, das war halt so ein Künstler rumgeblar irgendwie. Ich hab eher das Gefühl, dass Baselitz ist zwar sehr guter Maler bestimmt, aber er ist halt figürlich nicht unbedingt der Stärkste. So. Arbeitet aber mit Figuren, also macht er ja eigentlich die meiste Zeit. Hat er ach so, und leidet einfach darunter, wenn er einem Pferd malt, dass jeder sieht, dass das ja nicht aussieht wie ein Pferd, sondern wie eher wie ein Schwein. Ja, also ich muss ihm aber zugute reden, dass er auch dazu steht, dass er bestimmt, also dass er so richtig... Malen nicht kann. Ja, das würde ich nicht sagen, das ist auch schwierig. Also, aber er bewundert schon Leute, die halt so... sag ich mal jetzt Fotorealistisch, weil ich habe mich mit ihm persönlich unterhalten, aber ich weiß es von anderen Studenten, dass er dann da schon guckt, so, das ist ja ganz schön gut und so, wie du es da so hinkriegst. Ja. Und der sagt dann auch selber, dass er das jetzt nicht so unbedingt hinkriegen würde, also wie ich von anderen gehört habe aus zweiter Hand. Ja. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein leichter Neid in der Modernen jetzt liegt, halt oder Postmodernen, wie man ja sagen kann. Ja. Denn doch Leute, die wirklich jetzt... Was jetzt zu wissen, was das Handwerkliche betrifft. Ja, die halt, ich sag mal eher, die wirklich hingucken, was einen so umgibt und das auch relativ das nachvollziehen können und das dann für sich umändern. Also die halt wirklich eine Abstraktion suchen, wie ich es mal beschreiben würde, einfach so. Sag mal, aber wenn du jetzt irgendwie quasi in den letzten Zügen deines Studiums liegst, was für so eine Zukunftsperspektive hast du? Also hast du die Hoffnung oder den Ehrgeiz oder die Illusion, dann wirklich von der Malerei leben zu können? Ja, vorerst denke ich mal nicht. Ja. Also ich habe schon die Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Illusion ist mir relativ schnell weggefallen, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Aber selbst wenn man das jetzt sagen wir mal bloß so auf UdK Absolventen beziehen würde, dann kann doch wahrscheinlich können da vielleicht 3, 5, 8% von ihrer Kunst leben, oder? Ja, also ich sehe das als eine ganz einfache Rechnung so, dass die Leute, die auch im Studium oder generell wirklich jetzt die ganze Zeit malen und am Arbeiten sind, dass die dann auch eine größere Chance haben, später mal wirklich davon auch leben zu können, im besten Fall halt. Meinst du wirklich, dass das so was mit Fleiß wettzumachen ist? Also ich sag mal, wenn es die wirkliche Leidenschaft ist, vielleicht wird man erst mit 60 entdeckt, vielleicht auch nie. Aber die meisten machen, also davon gehe ich aus, dass es bei mir so ist, dass ich erstmal die nächsten Jahrzehnte halt arbeiten muss, um Geld zu verdienen und nebenbei halt malen muss. Ja, was wäre denn deine Arbeit, mit der du dein Geld verdienst? Das wären dann Jobs oder kannst du wirklich richtig was, dass du sagen kannst, du könntest jetzt auch sagen wir mal, als Statiker in einem Ingenieursbüro anfangen und mal als nebenbei? Nee. Na, ich hab Dekorateur gelernt vorher. Dekorateur? Also Ausbildung richtig. Achso, da kann man hier so Schaufenstergestalter praktisch. Ja, aber das läuft vollkommen gegen das, was ich eigentlich in der Kunst versuche, weil da arbeitet man ja für die Leute, die, also man muss ja einen Geschmack treffen, damit verkauft wird. Und in der Kunst geht es ja dann eigentlich eher um das eigene. Ja. Und das, da geht es nicht unbedingt darum, dass es, obwohl bei vielen geht es dann auch schon darum, dass es den Geschmack trifft, aber dann ist es für mich halt keine Kunst mehr. Ja. Und sagen wir mal, die Kunst mit dem Dekorateursberuf zu verbinden und so für so, sagen wir mal, künstlerisch interessierte Großkonzerne Schaufenster zu gestalten, indem man so die großen realistischen Gemälde quasi nachstellt, so dekorateursmäßig, wäre eigentlich auch nicht schlecht, wa? Wäre dann für mich nicht mehr direkt Kunst, weil wenn ich jetzt wenn ich dann in so einem Betrieb oder irgendwo da arbeiten würde, bei Karstadt zum Beispiel, da irgendwelche, und mich dann da über irgendwas, wenn ich dann so eine Weile da so reinschnüffeln kann, wie es da so läuft, da gibt es mit Sicherheit Sachen, die mich dann auch ärgern und wo ich dann eigentlich fast wieder künstlerisch gezwungen wäre, das anzuprangern und nicht mit denen dann zu, also da würde ich dann wieder in, das läuft vollkommen gegeneinander letztendlich. Ja. Dekoration und Kunst. Halt. Und so sagen wir mal so weit, wenn du jetzt so, sagen wir mal, Van Gogh hörst, schleicht dich da nicht auch, springt dich da nicht manchmal so eine bestimmte Form von Wehmut an, wo du denkst, das ist ja vielleicht die realistischere Variante, die einen träfe? Ach, der hat doch relativ gut eigentlich verkauft. Also ich habe davon, gibt jetzt so, also dieses Van Gogh, hat er nicht immer von seinem Bruder und so? Ja, aber das gab doch dieses Van Gogh, ich habe das auch nicht so richtig verfolgt. Ja. Da wurde eigentlich gesagt, dass es auch so ein klein bisschen so ein Mythos ist, oder? Trick auch irgendwie war und dass er eigentlich zu Lebzeiten eigentlich ganz gut verkauft hat. Er war halt psychisch krank und hatte höchstwahrscheinlich, manche gehen davon aus, dass er das Asperger-Syndrom hatte, eine Form von Autismus und dass er da halt irgendwie dann irgendwann auch in den Selbstmord gefallen ist halt leider. Und das ist eher, es führen da Hinweise darauf hin, dass sein, bei dem er zuletzt dann untergebracht war, dass der halt ihn aufgewertet hat und diese Geschichte auch so ein bisschen, so ein paar Sachen so hingedreht hat, dass er sich dann wirklich nach einem tragischen Künstlerleben anhört, aber dass er eigentlich gar nicht so schlecht gelebt hat davon. Ach so, na dann würde ich dir mal wünschen, dass du wenigstens so ein Van Gogh-Schutt Auskommen findest, oder? Ja gut. Was den Nachruhm betrifft, der ist ja im Grunde dann letztendlich sowieso egal, oder? Wenn man erstmal tot ist, dann geht es einem ja doch am Arsch vorbei. Das stimmt, ja. Oder überm Arsch vorbei. überm Arsch vorbei. Volker, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Ja? Okay, dann wünsche ich noch ein gutes Gelingen heute. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, danke. Tschüss. So, noch mal ein bisschen Musik, oder? Die legendären Test Department waren es. Wenn Fritz in Strausberg, dann 102,6. Fritz Info. 22.32 Uhr. Das Wetter in der Nacht fällt, 31. Das in der Nacht fällt Regen bei plus 3 bis minus 1 Grad. Morgen ist es überall bewölkt. Der Regen lässt gebietsweise nach. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. Lesen lerne ich auch noch. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Bundespräsident Rau hat wegen einer dringenden Terrorwarnung seinen für morgen geplanten Besuch in Dschibuti abgesagt. Nach Informationen der Sicherheitsdienste haben Islamisten einen Mordanschlag auf Rau geplant, teilte der Sprecher des Bundespräsidenten mit. Rau wollte eigentlich das deutsche Marinekontingent besuchen. Israels tödliche Militäraktion gegen den Hamas-Gründer Scheich Yassin beschäftigt nun auch die UN-Menschenrechtskommission. Eine Mehrheit der 53 Mitgliedstaaten stimmte für eine Sondersitzung. Israels Botschafter Levy kritisierte, erstmals in der Geschichte der UN werde eine Sitzung zum Lob eines Terroristenführers abgehalten. Die USA sollen schon Jahre vor dem Terroranschlägen am 11. September 2001 von der Gefahr durch Al-Qaida gewusst haben. Zu dem Schluss kommt ein unabhängiger US-Untersuchungsausschuss. Außenminister Paul wies in einer ersten Anhörung Vorwürfe zurück. Die US-Regierung habe auf Warnungen nicht ausreichend reagiert. Ein Gericht in Stockholm hat den Mörder der schwedischen Außenministerin Lind zu lebenslanger Haft verurteilt. Es sah die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten. Der 25-jährige Täter hatte erklärt, Stimmen hätten ihn zu der Tat getrieben. Lind war im September vergangenen Jahres in einem Stockholmer Kaufhaus erstochen worden. Und der Verkehr auf Fritz hat aktuell keine Meldung für euch, deswegen eine gute Fahrt. Donnerstag, 1. April. Fritz, die Konzerte. Die Beginner. Hey Leute, hey Leute. Ja, wir bringen die Sachen, die Wirbel machen, wegen der Turbine. Und nicht so eine Freude. Hey man, alles Chef, alles Def, alles Routine. Beginner. Ja, Hammer. Na, bis am Start. Beginner. Donnerstag, 1. April, ab 20 Uhr im Lindenpark Potsdam. Die Beginner. Live. Und im Radio. Beste Musik. Fritz. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Cause we could get around. So, genau, jetzt frag nicht, wie hießen die? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der eine oder andere wird sich vielleicht freuen. Ja, vielleicht hat er vergessen, vielleicht macht er nicht weiter. Heute so eine besinnliche Sendung eher werden soll. Haha, habt ihr euch getäuscht? Ja, man kann doch darauf besinnlich sein. Ich sag's nochmal, the sweetest part of the leaf.mp3, ein Wort. The sweetest part of the leaf, der süßeste Teil des Blattes, the sweetest part of the leaf.mp3. Da findet man dann den Song, wenn man ihn sucht und unbedingt haben will. Das Riff aus Sweet Leaf von Black Sabbath in einer 74-minütigen Variante eingespielt von einer 13-köpfige Band straight durch. Wer die Band ist, weiß ich auch nicht. War nicht rauszukriegen, ist nicht rauszukriegen. Aber irgendwie tolle Musik. So, worüber reden wir heute eigentlich? Ich würde mal sagen, so eine in sich geteilte Frage, eine Grundfrage, die dann aber eben auch konkret wird. Im Grunde die Deutschlandfrage eigentlich. Die Deutschlandfrage wird hier heute, aber ganz ruhig, vorsichtig, besinnlich, nicht so hektisch, völlig unaggressiv meinerseits. Ich glaube, ich mache hier gerade eine selbstgesteuerte Verhaltenstherapie. Erörtert, die Deutschlandfrage war, abgesehen von der Musik, war früher alles besser oder nicht? Und die konkrete Ableitungsfrage wäre allein die Frage, war für euch vor 5 Jahren, Anfang März 1999, ging es euch da besser oder schlechter als heute? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Hallo, wer bist denn du? Kannst du mir eine Windel geben? Hallo? Ja, hier ist Toni. Hallo, Toni. Hm? So, hast du schon mitgekriegt, worum es geht, oder? Ja. Das ist schön. Von was rufst du an? Lauter. Wo, lauter? Hm. Wie bitte, lauter? Lauter, das ist ja eher Sachsen, oder? Ja, genau. Ach, krieg ihn an. Ja. Aus Sachsen. Habt ihr denn da keine schönen Radios? Schöne Sachsenradio mit Sachsenwetter und dem Sachsenverkehr? Ach, das ist voll Müll. Hm, naja, gut. Toni, wie alt bist denn du? 15. Dann warst du vor 5 Jahren 10. Ja. Warst du da glücklicher als heute? Puh, weiß ich nie. Wie bitte? Weiß ich nie. Ja, aber das war die Frage, die ich stelle. Und ich wäre dankbar, wenn Leute anrufen würden, die es wissen. Ah, ich werde schon wieder so aggressiv. Toni, du musst mich doch auch verstehen. Ich sitze hier im Radio, mache mir Gedanken, denke, Mann, wirst du mal wieder eine schöne, besinnliche, zärtliche Sendung mit deinen Hörern machen, stellst mal eine Frage, die zumindest mit Ja oder Nein zu beantworten ist, hoffst dann auf eine eloquente Begründung und kriegst dann Anrufer, die sagen, ja, weiß ich nicht. Naja, gut, dann sage ich nein. Heute ist besser. Nee, darum nee, dann nicht, dann sage ich nein. Nee, dann sage ich ihm wieder ja, dann sage ich nein. Nee, heute ist besser. Toni, überlegt hast du dir wieder nicht. Und grundsätzlich war früher alles besser? Was? Grundsätzlich war früher alles besser? Nee, heute. Das sind doch zwei Teile der Frage. Immer grundsätzlich war früher alles besser und dann jeden Einzelnen betrachtet, ging es euch im März 99 besser, als es euch heute geht. Wieso ging es dir denn damals schlechter? Wie sagt denn, was war denn im März 99 bei dir los? Dass du sagst, heute geht's dir besser. Ach, siehst du, ja. Toni? Ah, ich hätte schon wieder wütend. Na, ganz ruhig, ja, nein. Du musst ja Verständnis haben mit den jungen Menschen. Die sind ein bisschen desorientiert. Ja, genau. Oder? Ja. Toni, bist du wirklich auch so schwer orientierungslos? Weißt du nicht, wo vorne und hinten ist, ob du Männlein oder Weiblein, Fisch oder Fleisch, Baum oder Borke bist? Kann man das so sagen? Kann man so sagen, wa? Ja. Eigentlich wolltest du was ganz anderes. Ja. Ja, na, dann sag doch, dass du eigentlich halt ganz anderes wolltest. Dann simulier doch keine Gespräche. Ganz ruhig, Gott, na, ganz ruhig. Ja. Dann simulier doch hier kein Gespräch, Toni. Hm. Was wolltest du denn ganz anderes? Weiß ich nicht. Genau. Weiß ich nicht. Tschüss, Toni. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Hallo? Ja. Wer bist denn du? Ich bin Mitulski hier. Mitulski? Richtig. Das ist ein Spitzenname, der er seine polnische Abkunft kaum verleugnen kann. Also, ja, darüber hast du dir noch keine Gedanken. Eher ein Künstlername, sagen wir so. Ist ein Künstlername? Ja. Ja, ist ein so bist sein. Du auch ein Maler? Studierst du auch an der UdK bei Volker Stelzmann? Ich bin ein Künstler, also. Ja. Du bezeichnest dich selber als möchte gern Künstler? Ja, also Künstler wäre übertrieben. Ich bin auch im Alter von zarten 15 Jahren. Ach so. Und was treibt dich dann dazu, dich selbst als Künstler zu bezeichnen? Ich vergewaltige von Zeit zu Zeit das Pianoforte und ohne die gelernt zu haben, nehme ich an. Nee, schon. Also bin nicht so ganz zufrieden mit Hast du schon auch, so richtig? Richtig Klavierunterricht gehabt? Ja, seit inzwischen schon 7 Jahren sogar, ja. Ach so. Ja, und dann klopfst. Bin ich auch ganz gut, sagen wir so, aber. Ja. Aber wobei, jetzt ist ja irgendwie so ein Flügel oder ein Klavier jetzt eigentlich nicht das, was man für ein cooles Instrument halten könnte im Alter von 15 Jahren, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Also Klavier ist eigentlich das Einzige, was für mich in Frage käme. Ja? Im Bereich Jazzmusik zumindest. Ach so, im Bereich Jazzmusik. Könnte man dann damit, was denkst du, könnte man dann damit auch coole Popmusik, Rockmusik machen? Rockmusik? Ja. Ja, Bluesrock, ja. Bluesrock kann man machen. Ach so, stimmt. Und andere Sachen nicht? Könnte man nicht mal versuchen, Heavy Metal zu machen? Wäre nicht möglich, jetzt gewissermaßen hier so schön Black Sabbath zu covern? Sagen wir Heavy Metal nicht, aber es gibt ja da diese ganz bekloppten Free Jazz, neumoderne Musik. Ja. Kommt dem ja schon sehr nahe zum Teil. Ah ja. Ach sag mal, könntest du nicht mal für mich Paranoid von Black Sabbath covern? Das können die versuchen, aber ich kenne das Lied leider nicht. Also das findet man aber. Ist nicht das so schwer. Das findet man, ja, das nehme ich an. Das ist ein Spitzensong. Ja. Der wurde ja auch schon von Cindy und Bertie covert zum Beispiel. Nee. Aber da ist er natürlich ein bisschen anders. Sagt mir jetzt nichts. Naja, gut. Aber möglich wäre. Wir haben jetzt gewissermaßen wenig biografische Berührungsfläche, habe ich den Eindruck. Bitte? Wir haben relativ wenig biografische Berührungsfläche. Ja, in dem Bereich Musik kenne ich mich nicht gut an. Aus. Ach so. Ja. Wie gesagt, Jazzmusik ist eher mein Gebiet. Jazzmusik ist eher dein Gebiet. Ja. Interessiert mich auch persönlich. Wir haben, ich rufe aus Neubrandenburg an übrigens. Mhm. Und wir haben jetzt auch Jazzfrühling im Moment. Ja. Sehr gut übrigens, kann ich nur empfehlen. Hochrangige Musiker auch zu Gast. Und jetzt ist hier die Verbindung. Ist noch da, ja. Ach, ja. Ach, und da versuchst du dich auch eher so tendenziell ein bisschen jazzy. Ja. Ja, Ja, das ist schön. Ja, ich hätte auch noch ein wichtiges Anliegen. Naja, dachte ich mir. Das sind immer dann, zum Thema eigentlich nichts zu sagen, aber tu mal so und dann habe ich noch ein Anliegen. Kann man das vielleicht jetzt für alle folgenden Anrufer, wenn ihr ein Anliegen habt, dann fangt mal damit an, fangt mit dem Anliegen an und dann müssen wir das Thema auch nicht weiter beackern. Ja, sag mal dein Anliegen. Anliegen und zwar die Webcam auf der Fritz-Webseite. Ja. Die kriegen wir nicht richtig zum Laufen. Also, habe ich nichts mehr zu tun, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und es geht nicht. Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Nee. Gut. Ja, gibt wirklich irgendwie größere, gibt schlimmere Missstände auf unserer Erde. Und jetzt Thema oder? Nee. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Kannst du mir eine Windel geben? Ich habe eingekackt. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ja, hallo? Ja? Mein lieber Freund, so richtig ein Flinker bist du nicht? Ach, warum auch? Ja, weil ich war ja noch beim letzten, war. Ansatzweise ja doch eine flinke Sendung sein soll. Ja, nee, pass mal auf, ich höre ja übers Internet. Ach so. Ja, und aber bei mir jetzt warst du mit dem anderen noch ja nicht fertig mit Labern. Ach so, aber jetzt telefonier mal direkt. Ja. Ja, wo hörst du das denn über Internet? In Kanada? Nee, nicht ganz. Oh, schade. Aber im fernen Westen. Wo denn? Im fernen Westen Deutschlands. Schon wieder in Ulm oder was war das? Nee. Nee, wo denn dann? Das ist in der Nähe von Mainz. In der Nähe von Mainz? Jawohl. Ach so, jawohl. Bist du da beim Bund oder was? Nö. Ach so, klingt so. Nö, ich bin am Studieren. Am Studieren? Jawohl. Was studierst du? Jawohl. Hast du gedient oder warst du Zivi? Ich war Zivi. Woher hast du das Jawohl her? Genau. Weiß ich nicht, habe ich mir so angewöhnt. War dein Vater General? Nee, eigentlich nicht. Ah, eigentlich nicht, aber uneigentlich schon, oder? Hat am Wochenende dann schon gerne mal militärische Übungen veranstaltet mit seiner Familie. Ah ja, nee. Ja, und dann wurde die Schlacht am Kurska Bogen nachgestellt. Och, wenn du meinst. Gut, so, wie heißt du denn? Ich bin der Basti. Basti? Jawohl. So, jawohl. War denn früher alles besser, wie sie in Nachrichten immer sagen? Naja, also wenn es jetzt in die finanzielle Richtung geht, dann auf jeden Fall. Also da ging es mir auf jeden Fall früher besser, als es mir jetzt im März 1999 ging es dir finanziell besser als heute? Jawohl. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt 21. 21. Das heißt, mit 16 hattest du quasi mehr Geld als jetzt mit 21? Ich sag mal, mehr zur freien Verfügung. Ich habe zwar jetzt mehr Geld, aber ich habe jetzt auch ziemlich viel mehr Ausgaben. Was so Alkohol betrifft, was Zigaretten betrifft, was Partybesuche betrifft, was Klamottenkaufen betrifft oder was denn? Nee, das ist ja wohl mal zweitrangig, aber was so Wohnung betrifft, was so Lebensmitteleinkaufen betrifft, was die Stromrechnung und Telefonrechnung ist und so. Ach, und da ging es dir mit 16 besser? Wobei das war, also das ist aber im Grunde normal, oder? Dass es einem da mit 16 besser geht als mit 21, wenn man zum ersten Mal selber tun muss. Ich denke, das Problem ist auch, dass ich halt hier im Rhein-Main-Gebiet wohne. Da ist es sowieso alle teurer. Ach so. Kriegst du denn BAföG oder wie ist denn das, ja? Ja, nie so viel. Und dann kriegst du von deinen Eltern noch oder musst du jobben? Beides. Kriegst BAföG von deinen Eltern? Aber nie viel und deswegen muss ich noch nebenbei jobben. Und jobbst. Ja. Und wie viel bleibt dann so im, na wobei, was bleibt im Monat übrig, aber wozu sollen was übrig bleiben? Rauchst du? Trinkst du? Ja, ich rauche, ja, trinken, ah ja, gut. Hast du Frauenbesuch auf dem Zimmer manchmal? Hä? Hast du Frauenbesuch im Zimmer? Auf jeden Fall keinen, den ich bezahlen müsste. Achso, naja, nee, so direkt meinte ich das jetzt ja nicht, aber da will man sich ja dann hin und wieder auch als Gentleman gerieren und geht ja auch ins Geld, oder? Ach nö, du, die wissen alle, dass ich nicht viel hab und... Ja? Also das heißt, gewissermaßen, ohne Freundin lebst du nicht billiger als mit Freundin? Nicht unbedingt. Nö. Genau, also Freundin hat für dich quasi finanziell keine Auswirkung. Nö. Ach, das ist schön, da kann man sich voll auf sie fühlsmäßig konzentrieren, oder? Ja, natürlich. Ja, naja, so natürlich ist es nicht. Ja, für mich schon. Ich meine, das ist aber Ehegattensplitting und so, das hat ja doch irgendwie, das gibt ja da schon ökonomische Aspekte. Nee, der zwischenmenschlichen so Beziehungen. Kindergeld, was ihm so ist. Ja, aber ich bin so der Meinung, weiß ich nicht, ich muss mir doch keine Freundschaft oder Liebe oder so erkaufen. Weiß ich nicht, wer mich mit dem... Ich meinte jetzt auch nicht erkaufen, sondern ich meinte jetzt bloß einfach den ökonomischen Nebeneffekt des Freundinhabens. Der kann ja, wenn die jetzt zum Beispiel total reich wäre, würdet ihr ja möglicherweise mit Freundin finanziell besser gehen als ohne Freundin. Nö. Wenn die jetzt aber, na doch, wenn die dich immer zum Essen einlädt. Was? Hatte ich doch schon. Du hattest schon mal eine total reiche Freundin? Ja, nicht total, aber wenn man es mit mir vergleicht, schon. Wieso, was war die, wie war die denn reich? Naja, reiche Eltern, großes Grundstück etc. Weiß ich nicht. Taschengeld im Monat. Und da hat die da dich kann nicht, ich nur von träumen, jetzt noch. Da hat die dich nicht mal eingeladen? Ab und zu, aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich gedacht habe, oh. Naja, aber ab und zu ist ja, das kleckert sich ja auch, Kleinvieh macht auch Mist. Naja. Na sag mal so, was studierst du denn? Was Ökonomisches studierst du offensichtlich nicht? Nö. Sondern irgendwie auch so schöngeistig? Lehramt. Lehramt? Und welche Fächer? Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte. Und dann willst du wirklich den Rest deines Lebens ein Englisch- und Geschichtslehrer werden? Vorerst ja. Was heißt denn vorerst? Bis zur Midlife-Crisis. Und dann? Und dann mal kicken. Und dann auf berufsunfähig machen und nach Mallorca ziehen, oder? Naja, nee. Was heißt denn nee? Mallorca ist nicht so mein Fall. Eher Schweden oder so. Ach so, aber Berufsunfähigkeit, den Status der Berufsunfähigkeit zu erreichen, schwebt dir schon vor? Auch nicht unbedingt. Ich weiß noch nicht, was mir dann vorschwebt. Ich weiß ja nicht, was ich dann für ein Mensch bin. Hast du die Hoffnung oder den Verdacht, dass du möglicherweise ein anderer Mensch sein könntest, als du jetzt bist? Also den Verdacht schon, Hoffnung eher nicht. Weil ich fühle mich so, wie ich jetzt bin, eigentlich ganz wohl. Ja, und woher rührt der Verdacht, dass du ein anderer Mensch sein könntest dann? Weil ich vor 5 Jahren ohne ein anderer Mensch war. Ja? Was sind jetzt die wesentlichsten Unterschiede zwischen dir vor 5 Jahren und dir jetzt? Ich würde mal sagen, mehr Selbstständigkeit, mehr Erfahrung, besseren Musikgeschmack. Na gut, das kann man ja, ja, aber ist man dadurch ein anderer Mensch? Mit mehr Erfahrung ist man doch nicht unbedingt ein anderer Mensch. Ja, man geht viele Sachen anders an. Also man ist nicht mehr so, weiß ich nicht mehr, so Heißsporn, sage ich mal so. Mhm. Du bist 21, oder? Ja. Ach, und schon, du bist immer in die Heißspornphase hinter dir. Ja, mehr oder weniger. Woran merkst du denn das? Gibt es so Situationen, wo du weißt, da wäre ich jetzt auch nicht geworden, da hätte ich mein Klappmesser gezückt? Mache ich heute nicht mehr? Ja, habe ich im Moment so eine Situation. Ach so, erzähl mal. Eine Freundin von mir. Sag mal, die wolltest du mit einem Messer bedrohen? Nein. Ach so. Jetzt nicht so schlimm, aber... Ja. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie an den Kopf geknallt kriegt, ja, du bist hinterhältig, du bist egozentrisch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, scher dich zum Teufel. Dann ist man schon mal erstmal sauer. Ja. Weil das kam ja aus heiterem Himmel. Ah ja. Ich wusste ja nichts. Hinterhältig, hat die gesagt, du bist hinterhältig? Die behauptet, ich wäre hinterhältig. Ach so. Ich würde mit anderen Leuten hintenrum über sie lästern und weiß ich was. Und das war meine Freundin eigentlich? Das ist meine beste Freundin eigentlich. Ach so. Und wie kam es dazu? Keine Ahnung, also sie hat im Moment ziemlich viel Stress mit ziemlich vielen Leuten eigentlich. Ist sau eifersüchtig, weil ihr Freund halt immer mit irgendwelchen anderen Mädels rummacht und sie behauptet jetzt, ich würde das auch decken und weiß ich was. Ach ja. Ja, und wie hättest du da reagiert als Heißsporn? Weiß ich nicht, da hätte ich ihr erstmal irgendwelche Schimpfwörter wahrscheinlich an den Kopf geworfen. Und wie hast du jetzt reagiert als besonnener 21-Jähriger? So besonnen war ich dann gestern auch nicht. Aber ich habe erstmal meine Klappe gehalten und Janusz gesagt. Und heute habe ich sie mal angerufen und gefragt, was da eigentlich los ist. Und war dann ein gutes Gespräch? Nö. Hat damit geendet, dass du dann doch auf dein Reservoir von Schimpfwörtern zurückgegriffen hast? Nee, hat damit geendet, dass ich nichts mehr zu sagen hatte. Ja. Oder nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Ach so. Und dann gesagt habe, du, pass auf, ich brauche jetzt erstmal 2-3 Tage Zeit. Das muss ich erstmal alles verarbeiten. Ach ja, das scheint mir doch recht besonnen. Ja. Schön. Von daher feierst du das heutige Leben im Verhältnis zu früher. Ja, das auf jeden Fall. Wunderbar. Dann danke ich dir für deinen Anruf, Basti. Ja, ich. Okay. Mich auch, dass ich bei dir anrufen durfte. Ja, na, dürfen darf man. Ob man noch ankommt, ist ja irgendwie im Zufall eher überlassen. Ja, du, ich habe das letzte Woche, habe ich das 2 Stunden versucht und nix. Glück gehabt. Aber da hast du ja auch nicht so viele Leute rangenommen. Ach so, nee, stimmt. Ja, nee. Echt nicht? Nee. Gut. Naja, okay. Ja. Basti, danke dir für den Anruf. Jo, wollen wir die anderen nicht warten lassen. Tschüss. Tschüss. Ah, doch, wollen wir die anderen warten lassen. Jetzt kommt erstmal wieder eine Musik. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass es Nachfragen gab nach der von mir jetzt in den letzten 3-4 Sendungen schmählich vernachlässigten, aber doch mir durchaus am Herzen liegenden Handbibliothek mehr oder weniger offen kapitalismuskritischer Musiken, und ich soll da mal wieder einen Titel dazu beisteuern. Das will ich dann jetzt auch gerne machen. Ist dann, wie man sagen muss, Kapitalismuskritik ist offensichtlich auch nicht irgendwie gerade so was ganz aktuell. Naja, in gewisser Weise, aber irgendwie, jedenfalls ist die Vergangenheit da stärker. Ich stelle gerade fest, es ist eine Platte, die ist schon 32 Jahre alt. Und von daher ein Song, der schon quasi in seinem Refrain jede Menge Reizwörter versammelt, insbesondere eins von einer Berliner Band Lokomotive Kreuzberg. Aus denen wurde dann später Spliff und daraus wurde dann später die Nina Hagen Begleitband. Die singen jetzt einen deutlich kapitalismuskritischen Song. Wenn ich jetzt mitschneiden will, der Kollege Langenfeld steht da, ein Lächeln zieht in seine Augen und er denkt selig zurück an seine Zeiten als Straßenkämpfer, wo er in Frankfurt am Main den Abriss der Innenstadt gegen die Baumafia geleitet hat und seinen alten Freund Joschka Fischer immer den Sturzhelm ausleihen musste, selber unbewehrten Hauptes sich in die Schlacht geworfen hat. Lokomotive Kreuzberg. Morgens, ich zwäng mich in den Tag und aus dem Bett wie in ein Korsett. Brauche eine Zigarette, trinke Kaffee aus der Thermosflasche. Nehme meine Aktentasche, pack die alten Stullen aus und die neuen ein. Öffne die Wohnungstür und raus. Und setz ein Lächeln auf, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, ihr könnte mein Gesicht verkehrt auslegen. Ich setz ein Lächeln auf, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, ihr könnte mein Gesicht verkehrt auslegen. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Vor der Pause esse Kuchen, trinke Brause. Der Chef kommt rein, nur so zum Gucken, ob sich auch alle recht schön ducken. Ich lasse meine Finger zittern, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnte meine ruhige Hand verkehrt auslegen. Ich lasse meine Finger zittern, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnten meine ruhige Hand verkehrt auslegen. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Thank you. Alliierten. Nicht, dass sie denken, dass wir uns genierten. So ist das nicht bei uns zu Haus. Meine Frau zieht sich auch nackend aus. Nur lieg ich oben, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnten meine Stellung verkehrt auslegen. Nur lieg ich oben, nur so zum Schein. Wegen der Kollegen, die könnten meine Stellung verkehrt auslegen. Könnt ein Kommunist wohl sein? Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, mach ich. Inzwischen ist ja halbautomatische Anrufbeantworter funktionsbereit. Ihr wisst, ihr könnt auch, wenn ihr hier zwei Stunden in der Leitung hängt, das ist doch nicht schön, ihr könnt auch da anrufen und Sachen, die euch so durch den Kopf schwirren, die möglicherweise mit dem Thema zu tun haben oder mit den allgemeinen Zeitläuften, erste poetische Versuche, erste minimalkünstlerische Auftritte. All das ist möglich beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Da muss man nur da anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und das wird dann alles wunderbar auf Band aufgezeichnet. So, hallo, wer bist denn du? Ja, schönen Abend, hier ist André. Hallo André. Ja. Sag mal, heute rufen wieder nur Kerle an. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Habe ich so einen abweisenden Eindruck? Wärst, wenn du ein Mädchen wärst, würdest du mich auch anrufen? Ja. Schön, André, wie alt bist denn du? Ich bin 16. 16? Ah, da ist ja die Frage, ob vor 5 Jahren schöner war, ist ja irgendwie Blödsinn, oder? Ja, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht. Also so richtig weiß ich auch nicht so genau. Aber ich denke mal, das Leben war einfach ein bisschen unbeschwerter. Früher? Grundsätzlich meinst du? Ja, also ein bisschen mit jüngerem Alter, würde ich so sagen. Also für dich jetzt? Ja, weil du ja gefragt hast. Also, naja, ich habe immer so, grundsätzlich. Also einerseits generell, ob man so den Eindruck hat, dass es früher besser war, als es heute ist. Und dann, was den eigenen Status betrifft. Für dich war es, da warst du 11. Ja, da hatte man eben zum Beispiel auch noch nicht so viel Probleme in der Schule oder eben Geldprobleme. Wieso hattest du mit 11 weniger Probleme in der Schule als heute? Ja, damals war das 6. Klasse, da hieß es noch bis zur 6. Stunde, dann war man zu Hause, dann macht man kurz 2 Sätze schreiben und dann war man fertig. Und jetzt ist es so, man hat bis zur 8. Stunde Unterricht, muss Hausaufgaben machen, muss Vorträge ausarbeiten, muss lernen und da ist man dann eben ein bisschen länger am Sitzen. Ach, und da fühlt sich dann schon richtig fast so im Status eines Ausgebeuteten praktisch. Ja, ausgebeutet würde ich eher nicht sagen, aber auf jeden Fall schon gestresst. Aber kennst du denn nicht, dass irgendwie dann alle Erwachsenen sagen, dass irgendwie Schule immer noch total entspannt und locker und easy war und dass die wirkliche Scheiße erst hinterher anfängt? Das schon, aber im Moment ist es eben für mich so. Ich denke mal, wenn du mich in 5 Jahren nochmal fragen würdest, dann wirst du schwärmen von der Zeit, als du 16 warst. Genau, das denke ich auch. Und irgendwie 8. Klasse nach Hause und so Vortrag mit links ausarbeiten. 8., 11. 11., oh ja, genau. Mhm. Was denkst du denn, wo du in 5 Jahren sein wirst? Schwierige Frage. Also ich hoffe, dass ich irgendwo studieren kann. Wenn man das mit dem Geld alles machen kann und wenn es dann auch genug Studienplätze gibt. Na gut, also was würdest du gerne studieren? Entweder irgendwas mit Medien, Journalismus vielleicht oder eben auch Fernsehen oder irgendwas vielleicht mit Musik. Mhm. Und was würde dich denn jetzt, in dem, was du jetzt machst, dazu qualifizieren, irgendwas mit Medien zu studieren, Journalist zu werden oder Musik zu machen? Also ich bin bei uns in der Schülerzeitung. Ah ja. Stellvertretender Chefredakteur. Ja gut, das war auch nicht so schwierig, da ranzukommen. Klingt aber nicht schlecht. Wie groß ist denn die Redaktion? 20 Leute ungefähr. 20 Leute? Ah, dann hat man doch aber tüchtig Verantwortung schon, oder? Ja, im Prinzip ist es so, dass es sich einfach bloß gut anhört und im Prinzip alle gleich viel zu tun haben und gleich viel zu sagen haben. Aber es hört sich halt gut an, wenn man sagt, stellvertretender Chefredakteur. Aber was machst du denn da anders als die anderen, dass du stellvertretender Chefredakteur bist? Eigentlich gar nichts. Es ist halt so gewesen, dass am Anfang des Schuljahres gefragt wurde, ja, stellt euch alle mal vor. Und dann wurde gefragt, ja, wer soll Chefredakteur sein? Und stellvertretender Chefredakteur. Und dann haben die gesagt, ja, macht ihr das mal. Und dann war ich eben stellvertretender Chefredakteur. Ah ja. Und schreibst du denn da auch schön oder redigierst du nur die Texte der Natürlich, also Mitschüler. Wir schreiben ja alle. Also 3 bis 4 Artikel pro Ausgabe. Und wie oft kommt so eine Ausgabe? Ja, circa 1 bis 2 Mal, also einmal in 1 bis 2 Monaten, also so 4 bis 5 Ausgaben in einem Schuljahr. Ah ja, und hast du dann so ein Spezialgebiet, worüber du schreibst? Nee, Spezialgebiet eigentlich nicht. Also ich schreibe über alles, was gerade anliegt. Über Partys, wenn gerade mal in der Schule eine Red Day Party war jetzt gerade bei uns. Und über Volleyballturniere, aber auch eben über Sachen, die nicht so viel mit der Schule zu tun haben. Ich habe einen Artikel über Murphy's Law noch geschrieben. Ach, kick ihn an. Und gibt es so einen Text von dir, den du besonders toll findest? Ich finde alle meine Texte toll. aber gibt es nicht einen, wo du irgendwie sagst, da ist mir ein wirkliches Gesellenstück gelungen? Nee, ich fand alle meine Texte eigentlich so gleich gut. Also das Einzige, worauf ich eben ein bisschen stolz war, das war, dass es jetzt eine 2-seitige Geschichte über die Schule in der Zukunft auf einem anderen Planeten, meinetwegen, mit Schweben und Beamen und anderen Fächern und sowas. Da war ich stolz drauf. Da habe ich einen Tag dran gesessen und da fand ich den auch ganz gut. Wenn du jetzt sagst, du würdest möglicherweise studieren oder hoffst, in 5 Jahren vielleicht zu studieren, hast du schon mal so eine Fantasie gehabt, wie dein Leben wohl ungefähr aussehen mag, sagen wir mal, wenn du 35, 40 bist? Eigentlich nicht so. Also so richtig erwachsen oder wie du in welcher Situation du dich befinden wirst, wenn du dich jetzt quasi, wenn du so alt bist, wie deine Eltern jetzt sind? So richtig Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht, weil ich erstmal so abwarte, was in der nächsten Zeit kommt und dann, also ich bin nicht so jemand, der so weit nach vorne plant, also den nächsten Tag, den versuche ich dann schon genau zu planen. Mhm. Also das sagen Leute, das liegt am Sternzeichen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber so richtig, so mehrere Jahre in die Zukunft habe ich auch noch nicht geplant. Also ich habe mir schon gedacht, das ist halt schön, wenn man eben einen Beruf hat und meinetwegen auch ein Haus und das, also das Übliche halt, aber... Beruf, Haus, Auto, Frau, 2 Kinder. Ja. Und ein Hund. Der Hund muss nicht sein. Hund muss nicht sein, aber Frauen, 2 Kinder? Vogel, zum Beispiel. Ein Vogel. Wie viele Kinder? Ja, das ist nicht so wichtig. Also, da habe ich mir noch keine Gedanken über die Anzahl der Kinder gemacht, aber ja, 1-2 Kinder wären schon bestimmt ganz, ganz schön. Aber grundsätzlich wärst du schon, würdest du schon sagen, doch Kinder gehören irgendwie dazu. Ja, irgendwie schon. Also ich habe 2 kleinere Brüder und da, ich denke mal, ohne die will ich jetzt auch nicht missen, auch wenn wir uns viel streiten, aber ja. Ich denke mal schon, dass Kinder das Leben ein bisschen schöner machen, denke ich schon. Schön! Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Klar, und auch noch schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Na sag mal, du bist ja gar keiner, wer bist du denn? Du bist ja auch gar keiner, wer bist du denn? Hi. Hi, wer bist du denn? Hi, das ist der Alex. Hallo, Alex. Du bist Radio zu laut, oder? Nee. Wie alt bist denn du, Alex? Ich bin 25. 25? Ja, zarte Linse. Da hat man ja... Hast du schon so früher Gefühl? Kennst du den? Also ein früher Gefühl, dass du sagen, dass du so heute und früher irgendwie unterscheiden könntest? Naja, irgendwie schon. Also da macht man sich ja, denke ich mal, generell Gedanken drüber. Also ich meine, je älter man... Hast du irgendwann gesagt, mit, ob man früher glücklich war oder so? Ja, nee, je älter man wird, umso mehr früher hat man ja, ne? Ja, das ist schon richtig. Ja. Und aber sagen wir mal so vor einem Jahr die Zeit oder vor 2-3 Jahren, das war, ist ja noch nicht richtig früher. Das ist so ein bisschen, ist eine Weile her, aber noch nicht früher, oder? Nee, früher ist für mich Kindheit. Früher ist Kindheit? Früher ist für mich Kindheit. Ja, ja. 15, 16 rum, würde ich sagen. Bis dahin. Und dann fängt eigentlich so diese... Jetztzeit. Die Jetztzeit an. Wobei ich mich gerade in der späten Jetztzeit befinde. Denke ich mal. Ach so, weil du denkst, die wird jetzt demnächst auch bald früher sein, die Zeit. Ja, mit 30, denke ich mal. Die so, Ich weiß nicht, ob man so genau planen kann, aber so halt mir bis jetzt immer vorgestellt. Ja. Und jetzt deine Vorstellung von früher, ist die jetzt eher dadurch bestimmt, dass du da eben Kind warst oder dass du das Gefühl hast, dass es wirklich eine andere Zeit war, unabhängig davon, ob du Kind warst oder nicht? Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass es eine andere Zeit war. In also, welcher? Eigentlich auch in Kombination so. Weil als Kind hat man ja eh immer andere, nimmt man die Umwelt ja anders wahr. Ja. Als später dann. Und das aber auch, weil damals Osten war und Kindheit und Pioniernachmittag und alles, so zusammen, wisst ihr? War halt behütete Kindheit im Osten so. Und dann kam sowieso der Bruch halt. Irgendwie mit 11 war ich da. Ja. Die Wende. Und dann ging es ja schon los mit dem ganzen anderen Kram, Konsum und so weiter. Quasi so mit der Jetztzeit. Ja, genau, das war. Wie war denn das, wenn man 11 ist und gewissermaßen die Mauer fällt und man lebt plötzlich in einer anderen Welt und keine Pioniernachmittage mehr? Kannst du dich noch so erinnern, so an diese ersten zwei Jahre, in der du das erlebt hast? Hat man das mitgekriegt, dass sich da wirklich richtig was verändert? Oder war das so, wie es ist, nur anders? Gefehlt hat irgendwie nichts, war. Wie bitte? Also so richtig gefehlt hat irgendwie nichts bei mir. Also das, wie, wann? Vorher oder? Nee, wann? Also nach der Wende jetzt, also als die Pioniernachmittage weg waren, so wisst ihr, ja. Als es dann auch in der 7. Klasse losging und so, auf dem Gymnasium. Und, aber FDJler konntest, so FDJler bist du nicht mehr geworden. Bitte? FDJler bist du nicht mehr geworden. Nee, ich bin knapp noch Thälmann Pionier geworden ja. Und dann war Schluss. Ah, schade, wa? Na, ich kann es nicht. Das wär. Vielleicht wäre es dann auch noch schlimmer geworden, so, oder, keine Ahnung. Ja, aber was hast du da so mitgekriegt von dem, was jetzt so ringsrum, also ich meine, als Elfjähriger liest man ja jetzt nicht unbedingt Zeitungen oder kriegt so mit, irgendwie neuer Minister, also Bundestagswahl oder irgendwie sowas, Währungsreform, Währungsunion und so ein Zeug. Wie hast du das mitgekriegt? Ja, in dem Alter macht man sich über sowas ja nicht in den Kopf. Also für mich war das, die ganze Geschichte war einfach nur, dass immer viel in Nachrichten darüber war. Ja. Also daran kann ich mich erinnern, wisst ihr? Aber mit 11 habe ich nicht konkret Politisches mitbekommen. So ja. Politisches Bewusstsein hat sich bei mir auch später erst entwickelt. Aber also damals mit 11 oder so, da war ich wirklich noch Kind. Also da habe ich das nicht mitbekommen. Ja. Und kannst du dich noch an Ostgeld und Westgeld erinnern? Und wie das war, erste ja, Mal ja, war, Westgeld so, zu haben? Meine Oma, die hatte das Glück irgendwie, dass sie damals ab und zu mal nach West-Berlin fahren durfte und da hat sie mal ein paar Fenje dann so mitgebracht, die sie übrig hatte. Und das habe ich dann immer gespart und so. Und auf einmal waren, also als diese Währungsreform kam, waren auf einmal die ganzen, da waren ganz viele Pfennige halt so in meiner Dose. Und das war eigentlich nicht wirklich viel, weißt du? Aber das war damals immer so ein Schatz, irgendwie Westpfennige. Ja. Weißt du? Und auf einmal kriegst du dafür eine Marke in der Hand gedrückt und dann kannst du damit Pommes kaufen. Ja. Und dann war es weg. Ja, und dann war es weg. Ja, scheiße. So ist es mit mir halt, wa? Ja, Mensch, ich hab damals, glaube ich, wollte ich meinen Eltern eine Freude machen. Da habe ich für, kannst du, musst du mal überlegen, was das für ein Wucher damals war. Da habe ich für 2 Fanta-Dosen jeweils 5 Mark bezahlt. Also, ich glaube, es war noch, weiß nicht, ob das Westmark war, nee, war, glaube ich, Ostmark noch. Ah, ja. Also, bevor der Währungsreform oder so. Ja. Habe ich für eine Fanta irgendwie 5 Ostmark bezahlt, so als es gerade losging mit den neuen Produkten und so. Und haben sie sich gefreut, deine Eltern? Naja, nee, eigentlich. Haben ein bisschen mehr Geister gekickt, oder? Ja, die haben, glaube ich, so ein bisschen geschimpft oder so. Ja. Und wenn du. Ja, aus der heutigen Sicht ist das natürlich unvernünftig so, aber. Wenn du jetzt aus deiner Sicht irgendwie sagst, früher eher besser oder eher schlechter? Also in Bezug auf Kindheit natürlich besser. Weil. Eben als. Brauchst du ja nicht einen Kopf machen und so, weißt du? Kriegst dein Essen und sagst zwar trotzdem so, oder hast nicht so die Einstellung, dass die Schule komplett Spaß macht? Aber bist halt trotzdem behütet, aus der heutigen Sicht. Ja. Ist aber auch damals komisch, dass man irgendwie als Erwachsener dann die Kindheit sich so schön redet, trotzdem man ja ganz viele Sachen, auch daran erinnert man sich ja nicht, jedenfalls wenn man so die glückliche Kindheit beschreibt, ganz viele Sachen ja auch nicht machen durfte. Man musste ja irgendwann ins Bett gehen, man konnte nicht so viel Fernsehen kicken, wie man will, man konnte nicht irgendwie um die Häuser ziehen und so eine Geschichten. Ja, aber sowas ist notwendig, das bereitet halt so auf die Gesellschaft vor. Also, ja, aber ich meine, wenn du jetzt so heute auch sagst irgendwie, ach, damals war eigentlich besser, ich musste mir keinen Kopf machen. Ne, die negativen Sachen verdrängt man sowieso immer, oder? Ja. Ist ja, denke ich mal, auch besser so, dass sich das Gehirn nicht laufen mit den ganzen alten negativen Sachen so beschäftigt. Ja. Weil sonst wirst du ja irgendwie zum geistigen Krüppel oder so. Vielleicht fehlt das doch manchen Leuten. Ja, und also nochmal zurückgefragt, wenn du sagst, irgendwie Kind, dann muss man sich so keinen Kopf machen. Was sind denn jetzt so die größten Sorgen, die dich so umtreiben oder wo du denkst, scheiße, da wäre es schön, wenn man jetzt gewissermaßen jemanden hätte, der dafür für einen selbst verantwortlich ist und wo man nicht selber entscheiden muss? Für ihn selbst verantwortlich? Nee, Selbstverantwortung würde ich nie mehr abgeben. Also ich will mich schon um alles selber kümmern. Ja. Und aber was sind so die Sachen, die dir die meisten Sorgen im Moment machen? Eher finanziell, wie meistens ist, denke ich mal. Ich habe jetzt mit Studium angefangen und habe BAföG-Antrag eingereicht. Was studierst du? Medieninformatik. Ja. Auch was relativ schwammig, aber setzt die berufliche Schiene so weit fort erstmal. Wieso, was hast du denn vorher gemacht? Warst du auch stellvertretender Schülerzeitungsredakteur? Nee, sowas mache ich eigentlich gemacht. Nee, ich habe eine IT-Ausbildung gemacht zum System, Blödsinn, Fachinformatiker war das. Ja. Auch so ein neuer Beruf damals gewesen und eigentlich auch zu einer Schnitze. Aber irgendwie muss man das jetzt weitermachen. So, und irgendwie dann die eigenen Vorlieben jetzt im Studium irgendwie noch mit einfließen lassen. Und wenn du jetzt finanzielle Sorgen hast, wie tief reichen die denn, die finanziellen Sorgen? Nein, nicht so tief. Also so, sagen wir mal, irgendwie Wohnung hast du? Ja, eine Wohnung habe ich, ja. Also wichtig ist mir auf jeden Fall, dass ich die Miete zusammenkriege erstmal. Ja. So, wisst ihr? Und die musst du aber auch selber zusammenkriegen oder sind deine Eltern da oder wie ist denn das? Na, von meinen Eltern krieg ich nichts. Ja? Warum nicht? Kindergeld beantragt und so und das würde ich dann wieder kriegen halt. Ja. Und ansonsten habe ich halt BAföG beantragt. Wird jetzt, wenn es erstmal nicht, also ich habe mich jetzt auch um Nebenjob gekümmert und wenn es nicht wird, dann werde ich mir so ein paar Mark noch dazu verdienen. Und hast aber schon einen Job in Aussicht, oder? Ja, in Aussicht schon, ja. Ja. Und da ist morgen irgendwie Einführungsschicht. Ach, was ist es denn? Telefonzentrale. Ja, so in so eine Art SMS beantworten. SMS beantworten? Ja. Für irgendeine Firma oder so Fernsehdings oder sowas? Ja, es wird wohl abends immer gegangen, sie schreibt SMS mit Stichwort irgendwas an die 853 oder irgendwas. Ja, ja. Ach. Ja, und da irgendwelche geilen Typen, die dann halt abends denken, irgendwelche SMS schreiben zu müssen, schreiben dann dahin. Ach so, so eine, was so 0119-Nummern ist, so jetzt gewissermaßen erotisch unterbelichtete oder wie? Nee. Ja, genau. Ja, doch, in der Tat. Ach. Ach, und dann musst du dir irgendwie, das, was man geile weibliche Antworten nennt, ganz genau. Einfallen lassen am... Ganz genau. Schön, oder? Das ist ja nicht schlecht. Also ich freue mich darauf. Also nicht, weil mich das irgendwie geil macht oder so. Ja, nee. Erstmal ist es wahrscheinlich ganz lustig und ganz interessant, aber ich glaube, nach 2 Stunden hat man wahrscheinlich irgendwie alle durch und... Nö, dann schreiben wir immer neue. Ja, naja, gut. Mein lieber Scholli, hast du denn nicht Einschläge-Vokabular schon drauf oder eben stellen die euch da Wörterbücher zur Verfügung? Oder? Ja, nee, da liegen so, so Soft-Porno-Hefte rum, so Coupé und so ein Kram, weißt du? Ja. Ach, und da hat man dann irgendwie so Versatzstücke, die man dann da unterbringen kann. Ja. Gott, ist das enttäuschend, wa? Naja, ist, nee, ich meine, mit ein bisschen... Also ist schon, also du bist da kreativ sehr frei. Ja. Ne, echt jetzt? Ja, glaube ich dir. Du kannst schreiben, was du willst. So, musst halt nur zusehen, halt, dass sie dranbleiben. Dass die Jungs dranbleiben. Ja. Ach, und da ist morgen deine erste Schicht? Deine Einführung. Die Einführungsschicht oder sowas, ja. Sag mal, dann ruf doch mal in 2 Wochen nochmal an, wenn du ein paar Schichten gemacht hast. Wie das so funktioniert, das würde mich ja doch interessieren. Ja, das werde ich mal machen. Ja, okay. Alex, dann danke ich dir für deinen Anruf. Alles klar, kein Ding. Okay, tschüss. Bin auch noch, ciao. So, hallo, wer bist denn du da? Ja, hi, hier ist Rotraud. Wie geht's dir, Kutsch? Hallo, Rotraud. Ja. Was macht er denn? Ja, steht der Schrank wieder da. Richtig? Ach, ja, Gott ich hab sei den Dank. Ja, geschrieben, ne? Ja. Und hat gefruchtet. Danke dir nochmal ja. für den Tipp und alles. Ja. Er kam dann irgendwie vorm Wochenende und hat alle Tutti gemacht hier mit der Bude und alles und... Ja. Ja. Ne? Und hat dein Vater jetzt wenigstens erstmal ein bisschen Hausverbot ja, oder was? Ja, voll den Abstand, ne? Ja, ehrlich? Ja, super, ne? Hast du jetzt organisiert? Nee, ich hab ja nichts gemacht. Der meldet sich einfach nicht. Dein Vater meldet sich nicht? Nee, der wird von Mutter irgendwas gehört haben, dass er wieder im Lande ist. Ja. Und meldet sich einfach nicht. Ah, ja. Praktisch, ne? Ja, ja. Und dein Sohn kloppt jetzt auch erstmal keine Antifa-Sprüche, nee, oder was? Macht jetzt keine Antifa-Sprüche auf Deutsch. Gut, nee. Ach, na, das ist ja berührend. Genau, naja, und wegen der ganzen Thematik hier, muss ich sagen, vor 5 Jahren ging mir das natürlich mit Erziehungsgeld, glaube ich, war das noch schon noch besser, finanziell. Finanziell? Ne? Und so. Aber ohne Martin, war oder wie heißt er? Wie? Wie heißt er denn, Angetrauter da? Martin. Aber ohne Martin, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das war dann irgendwie blöd, ja. Ja. Da hatte ich nichts. Nee, das stimmt, ja. Wie würdest du denn so grundsätzlich jetzt mal sagen? Ganz grundsätzlich, ja. War es früher besser als heute, oder? Ja. Ach so, ja? Doch. Warum? Ich weiß nicht. Finanziell ist das so eng geworden durch den Euro und durch die ganze Umstellung und so und... Also ich bin hier wirklich am Knabbern immer, ich schaff's immer irgendwie, aber... Na, aber sag mal, hattest du wirklich vor 5 Jahren oder 10 Jahren wirklich mehr ja. Geld? Doch, Ja. Und ich habe immer eigentlich aber wenig, hast, wenig aber verdient. Hast du aber auch kein Handy gehabt? Wie? Hast du auch kein Handy gehabt? Nö, stimmt auch wieder. Und keine Handyrechnung? Nö. Was telefonierst du denn im Monat zusammen? Ach, ganz wenig. Ich meine, ja? Wenn es hochkommt, da irgendwie nur so eine Karte oder so, ja. Ja, ja. Nee, das ist es nicht. Nee, nee, aber ich hatte einfach mehr und ich war da auch in der WG mit so anderen Müttern und so und anderen Kindern und das war alles irgendwie ganz anders und aber auch schwierig, muss ich sagen, wenn ich zurückdenke. Natürlich war nicht nur einfach, aber finanziell war es einfach leichter, weißt du? Ja. Ja, ist natürlich jetzt blöde mit dem Finanziellen, möchte ich ja auch nicht drauf zu sprechen kommen, aber ist halt wenig gesagt worden und manche, die ja so vom Leder gerissen haben, muss ich sagen, haben natürlich irgendwie es ganz gut getroffen, ja, und ich denke, für meine Zukunft kann ich es auch nur noch besser treffen, ja, oder so, aber... Was machst du denn jetzt gerade? Naja, erstmal gar nichts, ne, wie auch immer Mutter sein und ich habe da so einen Job in Aussicht, wo ich dann irgendwie mit Musik und Tanz Leute erziehen kann oder so, oder wie auch immer, rhythmisch-musikalisch, und sollte einen Eigenregie machen und kann das vielleicht auch, aber hab's mir noch nicht angeguckt, weil ich jetzt auch vor ein paar Tagen krank war, also ganz doll heftig und so, und das steht aber noch aus, ne? Aber eigentlich bin ich ja auch, das muss ich jetzt auch mal sagen, also eigentlich mag ich es nicht sagen, weil eigentlich ist es man dann ja nicht, wenn man sagt, dass man Künstlerin ist oder so, ne? Mhm. Aber ich mache halt auch sehr gern Musik und male halt auch gern und das verbindet mich ja auch mit Martin und naja, und aber da ist ja immer so wenig zu machen und ich weiß noch, wie ich damals in der Vorchris von meinem Sohn halt in der HDK rumgewieselt bin, damals hieß sie ja noch HDK, ja, und eben auch beim Oppermann eigentlich rein wollte und sollte und alles, ne, bei dem damaligen Prof, ja, von der Malereiklasse, weil der am Anfang da sprach. Und dann aber erstens nicht mich traute, die Mappe abzugeben, weil ich Angst hatte vor Ablehnung. Ja. Und dann auch eben mein Kind kam auf Deutsch, ja. Hm. Und ich natürlich jetzt noch was mache und dann aber merkwürdigerweise oder schönerweise mit Chris zusammen. Also das heißt, ich schwinge da an der Staffelei meinen Pinsel und mein Sohn ist mit Mang, ne? Ja, ja. Ne, so sieht es dann ja aus. Ja, aber sag mal, dann ist ja jetzt, dass es früher besser war, ist deine These, aber außer ja. Geld ist sie jetzt aber ohne Stein gefallen. Wie nochmal? Außer Geld ist sie dann aber ohne Stein gefallen. Ich meine, dass das irgendwie... vielleicht vom Feeling her auch besser war, aber weiß ich nicht, das klingt jetzt auch so altbacken, weiß ich, bin ja nun nicht mehr die Allerjüngste, das klingt jetzt auch blöde, ich weiß, ich bin vielleicht auch nicht alt, aber vielleicht ist das doch irgendwie blöde, wenn ich das sage, aber irgendwie war es vielleicht doch irgendwie manchmal besser oder so, ja, ich habe schon manchmal so ein Ding irgendwie auch, wenn ich denke, aber vielleicht ist man mit anders Anfang 20 einfach anders drauf? Ich glaube auch, ja. Ja. Ne, ist lieb von dir, dass du mich so schätzt. Naja, wir haben gerade über früher gesprochen. Ja, aber gut. Okay, Rotraut, ich danke dir für deinen Anruf. Bis dann, ja? Ja, tschüss. So, dann wollen wir mal, nachdem der halbautomatische Anrufbeantworter erklärt wurde und hier seine Nummer zu hören ist nochmal. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Jetzt doch auch mal schauen, was rauskommt, wenn ihr da anruft. Hier also das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters aus der letzten Sendung aus der letzten Woche. Zahlenspangen sind total scheiße, weil du kannst es gar nicht gut aussprechen. Und die Zehen werden auch nicht schöner. Das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Hallo Kunde, ich wolle. Sag mal, ich habe gerade festgestellt, dass mein Bier gegangen ist und ich muss gerade nochmal zur Tankstelle gehen. Und wo ich hier wohne, da ist die Tankstelle ziemlich weit. Was ich zu deiner Sendung sagen möchte, das kann ich dir nur erklären, wenn ich wieder von der Tankstelle zurückgekommen bin. Und zwar, wie gesagt, weil ich das Bier gegangen ist. Ist es okay, dass ich dich nochmal in 35 Minuten zurückrufen kann? Ich brauche, meine Batterien sind alle gegangen. Bis später, ich rufe nochmal zurück. Tschüss. Die Temperaturen steigen, die kühlen, unvergesslichen bleiben. Oh, das Land, der Staat, nichts verspricht, was mich anficht. Klirr, die Schneeflocke. Du hast mich lügen gesehen, hast gesehen, wie ich mir Respekt abrang. Du hast gesehen, wie ich meine Wege gehe, die Art, wie ich meine Schwächen verberge. Erinnere dich an mich, besondere Wünsche. Du hast gesehen, was ich einfach nicht verbergen kann und auch, was ich einfach nicht zeigen kann, wie ich meine verzweifelten Kämpfe ausfechte. Wo geschossen wird, fließt Blut. Erinnere dich an mich, besondere Bedürfnisse. Hast jedes Wort verstanden, jede Regelung verstanden, bis es zu viel wurde. Denn verstehen heißt aus angebunden sein, gegen alle Konventionen, die halten. Und doch erinnere dich an mich, an besondere Gefühle, eine besondere Rebellion, eine besondere Gottlosigkeit. Was die Tradition betrifft, so steht ein Philosoph wie Russell, der gerne allen, die da lesen und zuhören wollen, das von ihm erworbene Wissen vermitteln möchte, der großen alten philosophischen Tradition näher als die geheimnistuerischen Fachleute, die nur mit anderen geheimnistuerischen Fachleuten verkehren und Probleme lösen, die außer ihnen kein Mensch versteht. Überlebensregelung. Das war ein Kopf, der die Sequenz erfand. Ein Umstand, der das kurzerhand beweist, zunächst trennt man sich vom Verstand und sehr viel später erst vom Geist. Am liebsten würde ich weinen, verständlich. Weinen, weil ich nichts wert bin und das nicht mal stimmt. Weinen, weil ich es nicht schaffe, aber doch weiß, dass ich es kann. Weinen, weil ich es ja nur bin und ich etwas bin. Am liebsten würde ich schreien, weil keiner es versteht. Bitte mache mal wieder eine Sendung über die Rituale und Sitten und Gebräuche deiner Sendung, weil es viele Jugendliche oder Nicht-Stammhörer, die nicht wissen. Und ich hoffe mal, das nächste Mal komme ich durch bei dir in der Sendung. Tschüssi, deine Hexe. Der Razzain von der Chemie sprach, ist wie lang wir seien in Golus, dürfen wir sein zerspreut überall und mit keinem sein, was unsere Hochamim Sefra Lochoche lernen uns. Pop-a-la-pop. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hi Kunden, hi Wolle. Ich bin wieder von der Tankstelle, von der Essertankstelle zurück. Ich habe gerade die Nachrichten gekriegt und habe gerade festgestellt, dass ich mich riesig freue, dass in Spanien die Sozialisten an die Regierung gekommen sind und die Soldaten zurückziehen, die im Irak hier für George Bush kämpfen. Jetzt musste ich gerade feststellen, dass die Polen protestieren dagegen, dass die Spanier die Soldaten zurückziehen. Und jetzt frage ich mich, sag mal, Kuttner, du weißt ja, dass die Polen zweimal überfallen wurden. Immer von Deutschland, immer von der Sowjetunion. Und sag mal, kannst du mir das mal bitte, oder wer ist ein, gibt es einen Polen, der das mir erklären kann, wenn man zweimal den Krieg hatte, dass man wieder in den Krieg zieht und sagt, ach, McDonald's oder was? Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ende 20 und noch nicht so lang in einer Altbauwohnung mit Dachbalkonzugang. Sie haben lustige Ideen mit Knetmasse verloren. Sie stellen eine Viertelstunde vor an ihren Radio-Wecker-Uhren. Denn wenn sie manchmal morgens kein Auge aufkriegen, dann bleiben sie dann einfach nochmal 10 Minuten liegen. Und im Haus gegenüber sind auch dufte Leute drin, bei denen sie manchmal abends eingeladen sind. Sie arbeiten Teilzeit in einem kreativen Beruf. Sie haben keinen Führerschein, drum fahren sie mit dem Bus. Sie finden Schlager witzig und hören auch gerne aus. Und gehen sie zum Bankomat, kommt meistens etwas raus. Am Badezimmerspiegel hängen sie Sterne und Vögel. Die haben sie vom Flohmarkt, genauso wie die Möbel. Geld ist ihnen nicht wichtig, sie haben lieber Spaß und trinken manchmal abends mit Freunden irgendwas. Parisian people, Parisian people, Parisian people, Parisian people, Parisian people, Parisian people, Parisian people, Parisian people. Sie sind in einer

Okay. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Tag, wir reden so etwas unbestimmt über früher heute. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, das wäre die Telefonnummer, unter der wir uns hier miteinander verständigen können. Hallo, wer bist denn du da? Hallo, wer ist denn da? Oh nee, oh, das ist wieder die Halle-Fraktion. Hallo. Hallo. Was? Wenn ich mal mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Ich muss erstmal mein Ohr wechseln, ja. Olaf, wenn es ein bisschen ruhiger sein, wir sind gerade in Apparillo. Was seid ihr gerade? Ihr wart doch kurz davor, eine Schlägerei auszubrechen. Ja, vorne am Tresen, das ist schon wieder ganz schlimm. Oder was ist denn da schon wieder los bei euch? Bei uns ist wieder natürlich heftiges Besäufnis natürlich. Ja. Wir freuen uns gerade. Früher war das alles eigentlich nicht besser, jetzt ist es ja besser. Wie heißt eure Kneipe? Tralala. Tralala. Das ist ganz schlimm. Ja, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Wie viele Leute schleust du denn da am Tag durch den Laden durch? Wann macht denn ihr auf? 18 Uhr. 18 Uhr. Und wann macht ihr zu? Open End. Ja, aber sag mal so einen Durchschnittswert. Jetzt mal aber einen realistischen Durchschnittswert. Realistischer Durchschnittswert, ja. Würde ich sagen, so um 1 und 2. 1 und 2, ja. Aber wir waren letztens schön unterwegs. Ach, guck mal an, das ist ja so ein 6-7-Stunden-Tag eigentlich. Ist ja nicht schlecht. Ja, für mich ja. Ne? Das ist ja richtig so voll 35-Stunden-Woche, oder? Wofür die Gewerkschaften immer eintreten. Ja. Das hast du so mit links. Super. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Wie viel Weinsorten hast du da im Angebot? Wie viele Weinsorten? Ja. Ja, ich weiß, das ist eine fiese Frage bei einer Kneipe, die Tralala heißt. Nichtsdestotrotz muss die gestellt werden. Je nach Lust und Laune. Also fest sind 3 erst einmal. 3? Rot und 2 weiße. Ja, aber die werden hauptsächlich nach Farbe unterschieden. Ja, sowieso, weil ja. Ich bin ja nicht... Und aber tendenziell eher lieblich, würde ich mal schätzen. Ein ganz simpler Wein aus der... aus dem Plastik, aus dem Karton? Aus dem Karton, den ich natürlich immer heimlich abfülle. Und den du dann unten in Flaschen umfüllst, oder? Ja, na, sowieso. Ja, ist klar. Aber natürlich mit ordentlichen Korken. Dann, aber eben der eine Betriebskorken, den ihr da habt. Betriebskorken, der immer gleich auch haben. Ja. Der muss immer ganz vorsichtig raus. Schon wieder einen Korken kaputt, seid ihr verrückt geworden? Dann wird er entlassen, oder? Ja, nee, ich kann ja nicht entlassen, bin ja... Nee, du nicht, aber der entsprechende Korkenzieher dann. Ja. Im Zweifelsfall. Oder macht es der Meister selber, den Korken aus der Flasche treiben? Ja. So, was gibt's denn da so Neues bei euch? Gibt's da irgendwie Neuigkeiten? Wann habt ihr das letzte Mal renoviert, da eure Kneipe? Renoviert, das ist gut, weil seit 99 gibt's ja, Quatsch, seit 91 gibt's ja die Kneipe. Seit 91? Ja, und ich hab's dann 99 übernommen. Ja, was war denn da, wer war denn da vorher drin? Was war denn da vorher? Das waren auch alles gescheiterte Studiosis. Ja, so wie heute, aber nur, dass ihr jetzt gescheiterte Unstudierte seid, oder wie? Na, unstudiert sind wir ja nicht alle. Du schon? Du, was hast du studiert? Ich habe doch Jura studiert. Ach so, echt? Das war doch der mit dem... Aber richtig auch abgeschlossen mit allen Schikanen? Nee, natürlich nicht. Ja, nee. Das schön mit allen Fahnen durchgefallen. Ach so. Nicht existiert im Bundesland. Ja, und dann praktisch eben auf Kneiper umgeschult. Wer nicht wird, wa? Genau so ist es. Krieg ihn an. Ey, Mann, ja. Dabei könntest du heute so einen einkömmlichen Richterposten haben irgendwo. Na, das ist auch langweilig. Naja. Ich bin doch ja richtig am Rande der Peripherie. Naja, gut, aber... Aber dann hättest du dafür dann in deinem Schreibtisch immer eine Flasche guten Cognacs. Ja, das ist mir natürlich... Und müsstest jetzt irgendwie nicht Pappkarton Rotwein in Flaschen umfüllen. Ja, na, aber so kann ich in mein Tiefkühlfach gehen und hol mir eine Flasche Jägermeister raus und mein kühles Becks. Ja. Hast du nicht ein bisschen Angst davor, dass du mal Alkoholiker wirst? Nee, bei dir ist nicht. Hast du nicht Angst davor, dass du nicht vielleicht schon Alkoholiker bist? Mhm. Was heißt Naja, aber jetzt sagen wir mal, wenn man der durchschnittliche tägliche Alkoholkonsum, wie was wird denn das so sein ungefähr? Meiner oder meiner Gäste? Deiner. Meiner? Ja. Ja, sag doch mal, also jetzt wollen wir mal uns nicht vormachen, ganz ehrlich sein, heute hat's ja doch auch schon wieder was gehabt. Heute würde ich sagen, vielleicht so 3 Jägermeister. Und so 6, 8 Bier. Ich kann das jetzt ja auch nicht aushalten, ja. Sag mal, 3 Jägermeister und 2 Bier? Willst du mir weismachen, glaube ich dir nicht. 2 kleine Becks. 2 kleine Becks und 3 Jägermeister? Da lachen ja schon die Gäste. Ja, das glaubt ja doch keiner, oder? Das macht ja nichts. Na jetzt sag doch mal ehrlich, bloß dass man mal ungefähr einen Eindruck kriegt. Ja, na, so ungefähr ist das so. Naja, vier Jägermeister und drei kleine Bier, dann bin ich in der Haierfalle, falls ich mal nach Hause kommen sollte. Aber jetzt, aber ich meine, ich will ja nicht zu nahe treten, aber die Zunge stößt ja jetzt doch schon leicht an, oder? Bei mir? Oh ja, oder soll das jetzt sachsen-anhaltinischer Dialekt, willst du mir das jetzt als sachsen-anhaltinischen Dialekt verkaufen? Nein, glaube ich nicht, nein. Den Dialekt kann man schon noch unterhalten, unterscheiden von der Zunge, die in Konflikt mit der Zahnreihe gerät. Das ist richtig. Willst du mal eine schwere Zunge hören? Nee, höre ich ja schon, reicht mir schon. Und das sollen jetzt vier Jägermeister und drei kleine Bier gewesen sein? Aber alles auf einmal, weil ich jetzt so aufgeregt bin, dass ich bei dir in der Sendung bin. Ja, ja, intravenös wahrscheinlich, oder was? Ja, nee. Das nicht unbedingt. Ja. So weit bin ich noch nicht. Ach so, was gibt's denn an Neuigkeiten da bei euch? Bei Neuigkeiten, die Kneipe ist schön renoviert. Aber das hast du 99 gemacht? Nein, da habe ich angefangen. Erstmal die zu übernehmen. Und ja. Aber wenn das vorher so eine Studentenkneipe war, dann sah die doch sicher anders aus. Schön. Schön renoviert nochmal, weil mir das vorher nicht so gefallen hat. Und jetzt hast du schön nochmal so Holzpaneel und so was alles eben. Paneele? Ja. Na, sowas gibt's bei uns nicht. Nee? Nee. Was ist die blanke Wand oder habt ihr tapeziert? Nee, schön mit Holz. Na, sag doch, schön mit Holz oder lang. Aber ja. Nur als Sitzgelegenheit natürlich und von oben kommt die Stalaktiten runter selbst. Genau, und dann nochmal mit der Lötlampe rüber, oder? Die schreien mich ja rum, die... Du sollst schon da herkommen, aber du kommst da eh nicht her. Ja, ne, sag mal, Halle, das ist ja jetzt irgendwie weit weg. Wahrscheinlich müssen wir mal einen Betriebsausflug nach Potsdam machen, hier in Radiosender. Naja, spitze hier, ist NATO-Stacheldraht ringsrum. Ja, da kommst du nicht so ohne weiteres drin. Letzten Freitag haben wir erstmal geguckt, ja, den neuen Grand Prix mit deiner Tochter. Fand ich gut. Ja. Ja, schön. Ja. Ja. Ja. Die Kleine. Guck, ja. Eins nach dir. Ja. Hey. Fällt mir gut. Ja. Ja, schön. wer weiß gerade gelacht hat, ja, Katrin lacht ja schon wieder. Ja, ist nicht zu überhören. Ja, das habe ich mir gedacht. Mensch. Die kriege ich auch nicht los, das ist auch alles neu. Die ist ja auch erst, wie gesagt, seit einem Jahr, ich stamme erst hier. Ja? Seitdem trinke ich Jägermeister und kleine Becks. Wieso? Um irgendwie drüber wegzukommen, oder was? Genau, damit ich das überhaupt ertrage. Eieiei, was ist denn das Nervenste an Katrin? Jetzt sind wir ehrlich, kannst du frei reden? Nee, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann frei reden. Guck mal. Dann red mal frei. Die roten Haare. Die roten Haare? Und die Tarnjacke wird doch diese ihre Lieblingsjacke. Ach, und Tarnjacke, rote Haare und Tarnjacke. Immer. Mein lieber Scholli. Immer so gekleidet, ja. Hat die so einen Zug ins Militante? So? Die hat jetzt auch, vor allen Dingen ist die ja Witter jetzt, ja. Ja? Sternzeichen. Und verteilt dann auch schon gerne so Handkantenschläge, oder was? Handkantenschläge, nicht nur das. Nicht nur das. Sondern? Fußtritte. Na, will ich jetzt läuft mit meinen Dartpfeilen als Amore-Pfeile rum. Womit läuft die rum? Mit meinen Dartpfeilen. Wir waren vom Freitag zum Sonntag haben wir 12 Stunden durchgesoffen hier. Nein. Wir sind dann um 12 Mittag noch in die Innenstadt gegangen. Und Katrin hat dann einen Dartpfeil als Amore-Pfeil mitgenommen, weil sie irgendeinen Typen kennenlernen wollte. Und hat die dann irgendwie rausgepickt, gewissermaßen, die Typen, die ihr gefallen haben, oder ja, wie? Ja, ich habe mich dann getrennt ein bisschen, aber... Ja, ja. Horrido. Ich glaube, sie war so 17 Uhr dann zu Hause. Mein lieber Scholli. Natürlich ja auch war, ach so. Ja, ich könnte die ja mal kurz sehen. Hat die denn so keinen familiären Zusammenhang, der sie auffängt? Das ist dann da Tralala, oder was? Wir sind sozusagen der soziale Offenheit hier, Weltraum. Ja. Wie groß ist denn so die Kernfamilie da bei euch? Die Kernfamilie? Ja. So 10 Mann. 10 Mann und Katrin. Und Katrin. Ja. Horrido. Wir machen immer so schöne Sessions wie Ostern, mal kochen zusammen, alle so. Ja. Ohne Katrin, genau. Sie hat Familie, sie hat eine Tochter. Ja. Und irgendwelche Liebhaber, die wir natürlich nicht kennen. Ja. Die sie euch auch nicht vorstellt? Die stellt sie uns nicht vor. Dabei seid ihr doch aber die Bezugsgruppe. Im Grunde müsste sie doch erstmal bei euch vorstellen, oder? Und jeder Neue müsste bei euch ankommen und ihre Hand anhalten. Ja, wahrscheinlich würden wir uns nur kaputt lachen und deshalb macht sie das. Ach so. Oh. Ja. Ja. Naja, gut. Ja, die Gebildeten haben wir von uns. Ihr habt noch einen Gebildeten? Mhm. Wieso? Was hat denn der drauf? Der ist ihr Architekt. Aber so wie du Architekt aussprichst, klingt das auch nicht gerade so schmeichelhaft. Naja, das ist auch nicht schmeichelhaft. Ah ja. Das könnt ihr ja mal geben.

Blind Idiot God Bandit? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, dann haben wir hier noch so ein Stündchen Sendezeit, wa? Irgendwie verleppert sich die Sendung heute so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht doch an einem gewissen Maß von Unterspanntheit meinerseits. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Vielleicht kriegen wir jetzt aber doch nochmal ein bisschen Spannung drin, ein bisschen Druck, ein bisschen Pep. Das ist irgendwie eine ganz total, was ja auch mal schön ist, wenn es so eine Crunchy-Sendung wird, das so richtig... Puh, ich weiß auch nicht. Ich meine, klar, man kann ja anrufen, muss ja nicht anrufen. Man kann ja beim halbautomatischen Anrufbeantworter, wenn man sich selber ja nochmal hört, anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, so. Dann 0331 ja, ja, ja. Potsdam, 731 ja, 33. Vielleicht solltet ihr auch ein bisschen selber miteinander reden hier, wenn so zum Beispiel so. Was ich jetzt hier nicht so... Ach, Kinder... Können. Ja, ich weiß auch nicht. Bitte an die Telefon- da müsst ihr doch mal... Vorwahl. 0331 für Potsdam, 7097110. Ja. Oder dann jede andere Polizei. Vielleicht fehlt irgendwie so eine Grundspannung, oder? Vielleicht liegt es daran. Ha, ha. Naja, ist irgendwie jetzt wäre auch ein bisschen künstlich vielleicht. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, hier ist Mirko. Hallo, Mirko. Willst du mal für 10 Minuten hier meinen Job übernehmen? Ungern. Wieso denn ungern? Na, ich bin Arbeitslosigkeit gewöhnt und jetzt irgendwie so einen bezahlten Job machen. Nee, dann nicht bezahlt. Nee, bleibt unbezahlt. Das ist wie wenn du jetzt gewissermaßen vom Arbeitsamt zu sozial nützlicher Tätigkeit abkommandiert wirst, sonst streichen sie dir die Sozialhilfe. Oh, das ist so auf dem Level. Passiert. So ein bisschen auf dem Level, eher moderner. Verstehst du, Agenda 2010 mäßig, ein bisschen Hartz IV. Das ist ja auch ungewohnt. Ja, aber ist vielleicht eine gute Übung für das, was dann irgendwie mal auf dich zukommt. Na, ich wollte gerade. Verstehst du, du könntest dich dann mit Hilfe dieser Sendung jetzt in die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse versuchen einzupassen. Also. Und gewissermaßen, ob es dir jetzt Spaß macht oder nicht, aber eben einfach mal, bomm, jetzt hier hat Gott dich hingestellt. Verstehst du, so auf dem Level? Also du meinst, alles wird immer schlimmer, ist das Einzige, was gleich bleibt? Nee, so meine ich das jetzt auch nicht, aber. Willst du nicht mal hier einen Versuch unternehmen? Guck mal, da ist ja hier zum Beispiel gleich jemand. Hallo, wer bist du da? Ja, hi, hier ist Robert. Siehste. Hallo, Robert. Mirko und Robert. Ist doch, meint ihr, weil ich heute so das Gefühl habe, dass ich so unterspannt bin, dass ihr jetzt nochmal richtig hier sitzt, so in die Höhe treibt? Wobei, so eine gewisse erotische Grundspannung geht euch ja dann auch beten ab, oder? Zwischen uns bin ich, glaube nicht. Na, ich habe gesagt, geht euch ab. Du glaubst nicht, dass euch eine erotische Grundspannung abgeht? Ach so, ja, aber jetzt gerade nicht. Ach so. Mirko kommt ja nicht mehr zu Wort, wa? Ja, was hat er denn noch immer? Wieso nicht? Also ich habe ja schon einmal gesagt, mir geht die erotische Grundspannung ab. Der liegt da in seiner sozialen Hängematte. und flucht auf die Verhältnisse. Und jetzt soll er mal 10 Minuten arbeiten, dann ist es dem feinen Herrn schon zu viele. Ja, und wir bezahlen den, oder was? Ja, na logisch. Ja, na nee, wir bezahlen den nicht. Nee, der soll sich mal erstmal bewähren. Ach so, ja, aber ja, der soll jetzt 10 Minuten jetzt die Sendung machen. Ja, der soll jetzt irgendwie fetzer Moderator sein. Ja, der soll immer was machen, ne? Naja, richtig, aber dann, aber du bist ja Hörer praktisch, du musst ihm jetzt aber mal Feuer heben, du kannst gleich mal seine Sendung kritisieren. Wie er das macht. Das Problem ist, dass ich heute ein bisschen versetzt hier alles. Ach so, mach nicht. Ja, Mirko, kannst du schneller sprechen? Schneller als wer? Naja, so schnell, dass er das nicht mehr versetzt hört. Radio anschalten und nicht über Internet hören, dann geht das vielleicht. Ja, ne. Aber ihr hört euch ja auch über Telefon, oder nicht? Ne, also ich höre ihn jetzt nicht so. Ja, der sagt ja jetzt auch nichts. Ach so. Sag mal, was, mach mal Test, mach mal Check. Check. Ja, jetzt. 1, 2, also ich höre euch gut. Ja, jetzt höre ich noch. Super. Aha, das liegt wohl daran, dass ich gerade was gesagt habe. Ah, also, das ist cool. Wort komme. Das soll man öfter was sagen. Ah! Ja, hi. Na? Das ist jetzt nicht mehr Robert, oder? Nee, ich bin Amrei. Bitte wer? Amrei. Ja, naja, jedenfalls, ich wollte sagen, ich bin ja hier schon 4 Wochen am Gratisarbeiten, wa? Und mich kotzt richtig an, weil ich bin richtig knülle und mobilisiere hier noch andere Leute und... Wo bist du denn am Gratisarbeiten? Dodo-Verein. Das ist so ein Drontenvogel. Bitte, den nimmst du aber nicht mehr, oder? Der ist ja auch flugunfähig und ausgestorben. Die Dronte ist flugunfähig und ausgestorben, genau. Das steht genau, im Naturkundemuseum. Ja, genau. 1763. Ja, Moritz von Oranien und so war, dann ging das ja los mit den Ratten. Genau, und ihr setzt euch jetzt für die Dronte ein? Ja, na klar. Aber wenn die ausgestorben ist, nützt der aller Einsatz nichts, oder? Naja, aber wisst ihr, man kann ja auch fliegen, ohne sichtbare Flügel zu haben. Ha! Nee, aber ist ja egal. Aber weißt du, und gestern Nacht kam ich noch nicht mal zum Pennen, weil da so ein Typ dann um 3 am Schaufenster vorbeigelaufen ist und ich war gerade am Umdekorieren so und dann kommt er da ran und erzählt mir hier alles mögliche Brainstorming. Ich bin ja so knülle. Und weißt du, und dann bin ich noch richtig in den Arsch getreten worden heute, dann kann ich mir dann noch den Ärger da, die Frustration der anderen Leute rinziehen, weißt du. Und ich meine, ich mache das ja irgendwo auch gerne. Aber irgendwann, weißt du, ist ja mal Schluss mit lustig. Ist ja nicht so schön. Wa? Na Mirko, du sag was! Ja, bei Fliegen ohne Flügel fällt mir nur auf die Schnauze fliegen ein. Und morgens um 3 arbeiten, auch seltsam. Seltsam, seltsam. Ja, wenn du immer nur normal bleibst, dann wirst du das wohl nie hinkriegen. Wenn ich nur was? Genau, jetzt hab ich mal ein bisschen Pfeffer am Ei. Genau. Mann, da. Das kotzt man nicht mehr richtig an. Von wo aus rufst du denn an, Mirko? Schöneberg. Schöneberg? Willst du nicht nach Kreuzberg umziehen? Ja, wir sind ja die Moabiter. Ihr seid die Moabiter? Also ich nicht, aber... Aber ich fahre ja da 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück, weißt du? Und auch Fahrkarten bezahlen, wa? Hier? Ja. Das kommt ja noch dazu, wa? Ja. Und dann stelle ich mich noch hin und koche für 15 Leute und mache dit und dit. Alles Freunde der Dronte? Alle Drontenvögel, alle im Knall. Ach so. Nee, aber weißt du, ich meine, wenn nicht wir wäre, dann das ist doch so ein schöner Spruch. Und, ja, denn ein anderer. Was? Denn ein anderer. Wenn nicht wir, wer dann denn ein anderer? Irgendwie beobachten wir, oder? Tolle Mentalität, ey. Mann, Mirko, von dir kommt aber auch ja nichts, sag mal. Leg mal auf, nimm mir mal einen anderen drin. Ja? Ja. Naja. Genau, Mirko, also jetzt hast du hier Pech gehabt. Schwupp, weg ist er, der Mirko. Siehst du, geht doch. Genau, geht doch, oder? Ja. Wer ist denn auf der anderen Leitung? Das ist Ragi. Wer? Ragi. Ragi. Ja, hallo. Ja, naja, siehst du. Schon ein bisschen fitter an, wa? Naja, mal abwarten, wa? Vielleicht auch eher so Dronto Östroff. Nee, im Augenblick nicht. Ich hab das Wochenende schon hinter mir gebracht. Ja, Wochenende. Ja, ich kenne ich gar nicht mehr. Nee, ich war ja am Wochenende in Polen, weißt du, da ist das immer alles richtig. Oh, Polen, was hast du denn da gemacht? Naja, auf die Kacke gehauen. Nee, das ist meine Wahlheimat. Kutter, hast du da gerade rumgestöhnt? Ja. Wieso? Naja, auf die Kacke gehauen. Naja, ist ja ekelhaft. Siehst du? Was hast denn du für ein Problem damit? Wie kann man sich so nicht benimmt? Bitte? So benimmt man sich nicht. Das ist ja genauso wie die Deutsch-Türken in der Türkei. Das ist ja dasselbe. In Grün. Ach, hör doch mal auf, quatsch doch nicht. Ich hab da gefeiert, Geburtstag gefeiert. Na von einer polnischen Freundin. Na, der drückt dich doch mal deutlich aus. Na, mach ich ja gerade. Nee, das läuft ja so ab. Weißt du, da setzt du dich hin, dann hast du erstmal einen Wodka vor dir auf dem Tisch stehen und dann wird dir erklärt, du bist hier in Polen, musst du Wodka trinken. Nee, ja, das hat schon erstmal nicht unsympathisch, wa? Ja, geht schon. Nee, also das hat nichts mit hier mit Deutschtourismus sozusagen zu tun. Das ist ganz im Gegenteil. Ich lass mich ja besänftigen, wa? Nee, ich versuche da unseren Ruf sozusagen eher wieder aufzubauen. Aha, und wie willst du das machen? Naja. Durch Wodka trinken. Ja, ja, eben saufen gegen rechts. Nee, na erstmal sich auch ein bisschen der Mentalität anpassen, das kommt mir ja nun sowieso entgegen und halt einfach, weiß ich nicht so. Ich meine, ich kann mit dieser ganzen Deutschtümelei sowieso nicht am Hacken, weißt du, und vielleicht auf der Autobahn mal ein bisschen vernünftig Auto fahren. Na, das ist schon mal anfangen, wa? Na, das macht sich auf jeden Fall richtig gut. Das ist manchmal eine Schande, wa? Ja. Nö, aber ansonsten, wie gesagt, ich fahre ja nur nicht nach Stettin oder nach Breslau, weißt du, wie die meisten das machen. Ja, ich hab ja kein Auto, wa? Ja, ich hab noch eins, von meinem letzten Job sozusagen. Ich hab Klappfahrrad, siehst du, brauchst keine Fahrkarte für die BVG zahlen. Naja, da bist du aber nicht so schnell in Polen mit dem Klappfahrrad. Das wollte ich gerade sagen. Ja, scheiße, ja. Ich meine, im Sommer macht sich so ein Trip bestimmt auch schön, wa? Aber im Augenblick ist das ein bisschen scheiße. Aber der Connex, der soll billig sein. Der wer? Der Connex. Das ist so so BV, hier, Bahn AG Konkurrenztyp-Ding da. irgendwie. Und der fährt ja, mich kotzt ja so an hier mit den Dronten, war, dass ich heute gedacht habe, Mensch, hab ich heute mal nachgefragt, der fährt um 10 Uhr los und das sind 13 Uhr in Feldberg, war. Und dann dachte ich mir, Mensch, ab in das Grüne, Klappfahrrad, siehst du. Da bei euch jetzt auch drunter und drüber. Was hat denn jetzt mit den Dronten noch zu tun? Kann ich da nochmal nachfragen? Du kannst ja mal einen Aufruf starten, vielleicht ruft ja der Jan nochmal an. Der kennt dich übrigens, der mag dich auch, Jens. Der hat irgendwie hat eine Lieblingskneipe, Bede. Jan Sommerfeld, kennst du den? Nee. Woher soll ich den kennen? Ja, weiß ich nicht, muss ich nochmal fragen. Weiß ich nicht, Scharnweber 38 und die anderen? Nee. Nee? Scharnweber 38 und die anderen. Ja, irgendwie so und. Klingt und ja wie Augsburger Puppenkiste, sag genau, mal. Genau, und drei Matroschken in der Simon-Dach-Straße? Nee, auch nicht. Der meint nicht jemand auch anders. Nee. Doch. Nee. Doch. Wann war denn das? Sondern sind wir hier am Görlitzer lang gelaufen und da war dein Videoschnipsel-Dings da, Plakat. Ach so, schön. Ja, kicke mal. Ach, ist ja schon vorbei, wa? Ja. Ja, spitze, ja, ihr Dronten, oder? Wieder ein bisschen lahm gewesen. Was? Ja, ihr Dronten mit Klappfahrrad. War da wieder zu lahm, wa? Ja, mein Schutzblech klappert. Ist ja schon wieder vorbei gewesen. Ich verstehe dich nicht. Supi. Ich bin ja wieder munter, toll. Naja, toll. Ich wollte eigentlich pennen gehen. Hier der junge Mann? Hallo, junger Mann? Ja? Wie war denn dein Name nochmal? Ragi, Mensch. Ragi? Ragi. Ja. Ragi. Ja. Die kommen aus Deutschland. Aber der Name, der kommt ursprünglich von Ragnar. Das ist norwegisch. Das hat ja alles schon mal erklärt, Kutte. Aha. Ach so, naja, wann denn? Vor anderthalb Jahren mal. Sag mal, soll ich mir jetzt hier die Vornamensgeschichten von jedem Anrufer merken? Ich hab übrigens 3 Wochen ist das gerade mal her. 17, war das ist 10 Jahre her. Nee, echt? Das war vor 3 Wochen, ja, Kutte. Knoblauch. Muss mehr Knoblauch essen. Amrei, vor 10 Jahren hast du das letzte Mal angerufen? Ja. Dann bist du ja jetzt 27. No. Und, hast du da Plus gemacht in der Zwischenzeit oder eher Minus? Das ist ja genauso mit der Finanzierung, wa? Da, mein Vater, der ist Journalist und ich wollte Sozialpädagogik machen. Und der sagt ja nicht, wer nicht wird, und dann wer nicht wird, wird Sozialpädagoge. Das stimmt, dann kommt dann noch nach Wirt eigentlich, Sozialpädagoge, oder? Und jetzt bist du Sozialpädagogin? Nö, jetzt bin ich Sozialfernfinger. Weil sie mich am 16. Januar gekündigt haben aus einer Rehabilitationsausbildung mit der Begründung, im Prinzip genau der Grund, warum sie mich eingestellt haben, deshalb haben sie mich auch wieder rausgeschmissen. Kannst du den mal zum Besten geben? Den Grund? Na, ich bin ja so ein Reha-Fall, Pflegefall, weißt du? Ja. Und da kommt da ja der Pflegefall. Und na, echt, das ist ja total die Verarsche. Ich bin seit 1993 in der Reha-Abteilung Gottlinde Arbeitsamt Ost bei Herrn Nix. Und der hat es in 11 Jahren, geschafft, mir ganze 2 Maßnahmen zuzustecken. Ich habe ja Abi und dann hat er mir eine Berufsvorbereitung, Maler, Lackierer und Tischler gegeben. Ja. Richtig geil, wisst ihr? Und hinterher, das hat er als Voraussetzung gemacht, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die Kauffrau für Bürokommunikation nicht gekriegt. Wisst ihr? Ja. Richtig schön gesehen. So, nun bin ich da 6 Stunden am Telefonieren, sage hier Integrationsbeauftragter, Behindertebeauftragter, werden wir mal sehen, wer hier. So, dann habe ich den Gruppenleiter angerufen und der sagt, naja, wissen Sie, Frau Lüdecke, regen Sie sich mal nicht auf hier. Ich sage, wissen Sie, wenn ich mich hier nicht aufregen soll, dann nehmen Sie mal hier Ihren Computer, Amrei Kaya Lüdecke, 27.04.77, und dann kicken Sie mal, legen Sie sich mal 15 Minuten durch und dann sagen Sie mir mal hinterher nochmal, dass ich mich nicht aufregen soll. Ja. Dann hat er das gemacht, wa? Hat er sich hingesetzt, hat das gemacht und dann sage ich, und? Und dann sagt er, naja, wissen Sie, ich rede mal mit Ihrem Berufsberater, vielleicht können wir ja im September wieder anfangen. Ja, naja, verstanden habe ich es nicht. Klar. Eigentlich wollte ich da was Anspruchsvolleres so machen. Ja. Naja, dann sagt er immer langsam mit die jungen Pferde, wa? Mensch, so richtig für den Überblick krieg ich jetzt aber auch nicht mehr. Und jetzt bist du aber mit Dronten zugange. Jetzt bin ich mit den Dronten zusammen, weil im SGB 9, Paragraph 15, heißt ja Selbstbeschaffungsrecht. Ja. Das heißt, wenn der Rainer mir einen Arbeitsvertrag gibt, dann muss das Arbeitsamt zahlen für mich. Wer ist denn der Rainer? Ach, das ist der vom Drontenverein, oder was? Das ist der ist in Mauritius geboren und der ist ein bisschen fit, aber ein totaler Träumer, weißt du? Ich habe seit 14 Tagen die Notwendigkeit von Teambesprechungen versucht, plausibel darzulegen. Ja. Ja, jetzt hat er, glaube ich, endlich mal geschnallt, aber ich meine, das ist ja wohl. Und ich meine, der Verein ist ja in Gründung, wa? Ja. Und hat die allgemeine Gemeinnützigkeit und das alles, das läuft alles nicht, weißt du? Und, oh nö, ey, und ich bin müde. Mein lieber Scholli, da hältst du ja drunter und drüber. Ragi, hast du noch, schaust du noch durch? Ja. Doch, ja? Gut. Ja, ne? André, ja. Jetzt wird ja auch alles anders. Das heißt ja gar nicht mehr Arbeitsamt. Ja. Das ist eine Agentur für Arbeit. Ja. Die haben es aber auch schön gesehen, noch niemals gepackt, mir irgendwas Sinnvolles in ihrem Leben zuzuschlagen. Ich kenne nicht einen, den Foto, ja? Bitte? Ich kenne ja keinen, der irgendwie da glücklich ist mit dem Amt. Nee, na, ich sag mal auch, da musst du ein bisschen, also wenn du Eigeninitiative an den Tag legst und ein bisschen ja, Glück hast und an die richtigen Leute gerätst, dann kann da schon mal was fruchten. Also ich arbeite eigentlich immer, ich sag mal so, bevor die anfangen zu arbeiten, da kommt sowieso nur Scheiße bei raus. So, ja, dann ist es immer ein bisschen cleverer, wenn man selber sozusagen die Arbeit in die Hand nimmt. Ragi, was machst du denn? Ich bin zurzeit auch arbeitslos, man soll es nicht glauben. Ah ja? Ja. Und gibst jetzt aber gute Tipps ab? Ja, naja, sagen wir mal so. Man hat ja nur notgedrungen auch ein bisschen Erfahrung mit den Kandidaten da. Bist du welcher Bezug? Ich bin im Augenblick, bin ich Spandauer. Aber das ändert sich immer so mal alle Nase lang. aber so grundsätzlich, also das ist jetzt auch nicht so, dass, weil ich arbeitslos bin, sozusagen bekomme ich Kohle vom Arbeitsamt oder so. Ne? Das ist eine sozusagen, geht mit dem anderen nicht zwangsläufig einher. Aber bei mir war das zum Beispiel so, weißt du, erstmal, wenn man da schon auftaucht, ja, das ist ganz klar, wenn du da irgendwie so auf doofe Röhre machst, so nach dem Motto, so, ich hab keinen Plan, ich bin zu blöd und zu behindert zum Denken, so, dann stecken sie dich sozusagen erstmal. Du kannst nur, kommst du nicht mehr raus. Nee, vor allen Dingen, dann weiß ich nicht, dann hättest du dir irgendeine Scheiße an Hals, weißt du, so nach dem Motto, so der haben sie ja gemacht, siehst du, hab ich doch erklärt vorhin. Ja, na, deswegen. Genau, deswegen, ey. Jetzt hör mal zu. Hör mal zu, was Ragi. Ja, Ragi hat Polenerfahrung, der ist mit der Wirklichkeit vertraut. Genau, ich höre. Du weißt, dass ein Tag mit einem Schluck Wodka beginnen kann. Also nicht muss, aber dass es vorstellbar ist. Nee, na, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Na genau, da kriegt man ein präziseres Verhältnis zur Wirklichkeit, wenn man das mal durchgemacht hat. Nö, na, ich sag mal so, in Polen kriegt man sowieso ein ganz gutes Verhältnis zur Wirklichkeit. Das würde vielen Deutschen mal nicht schaden, wenn sie da mal irgendwie, aber wie gesagt, ja, scheiß Großstädte, wisst ihr, und dann auf Brautschau gehen oder so. Nee, sondern einfach mal zum Volk hin, ein bisschen in die kleineren Städte reingehen. Und die haben da teilweise eine Arbeitslosigkeit, wisst ihr, die Regierung, die erzählt da immer so mit 25% und vielleicht, wenn sie dann mal einen ganz ehrlichen raushängen lassen wollen mit 30% und so, das kannst du an den Nagel klimmen. Das machen sie ja nur damit sie hier bei den... Ruhig halten, Schnauze halten. Ja, aber das ist, also da, wo ich jetzt gewesen bin, das ist so im Südwesten von Polen, Riesengebirge, so die Gegend, da haben die eine Arbeitslosigkeit von 80-90%. Das ist ja Wahnsinn, ne? So, und da ist das halt eben, weiß ich nicht, also erstmal so mit Arbeitslosengeld und so, ich meine, so weit gibt es rechtlich gesehen in Polen, aber das bekommt da sozusagen keiner. Also da leben dann immer irgendwie so... Naja, ich habe auch mal in der Türkei gearbeitet, da war halt ähnlich. Ja, da leben dann halt immer irgendwie so, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Leute aus einer Familie, so von der Rente der Oma, die sich dann so auf, weiß ich nicht, 120 Euro beläuft oder so, und ich meine, naja gut, ich meine, die packen es halt irgendwie, ne? Aber wenn man sich das halt auch mal so ankickt, so, also für mich war das wie so eine Art Bewusstseinserweiterung, ne? Als ich so das erste Mal so richtig da drüben war und dann hier über die Grenze gekommen bin, so, und dann fährst du halt einfach ja in ein Land, so, wo sicherlich irgendwo tendenziell mehr Probleme gibt, als, sage ich jetzt, um mal auf das Thema auch zurückzukommen, als jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 30 Jahre zurück oder so, ja, aber wie gut es den Leuten im Endeffekt immer noch geht, ne, das sehen die ja dadurch gar nicht mehr und ich weiß nicht, so, das ist halt auch, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, als wenn wir heute einfach mal ein bisschen näher bei der Realität sind. Ich glaube, dass man auch so vor 30 Jahren, also wo ich sozusagen auch noch nicht auf der Welt war, dass es da halt einfach mal so breitflächig gesehen irgendwie so dieses Motto, alles war besser, kam glaube ich auch einfach daher, dass die halt einfach mal Schindluder getrieben haben. Die haben halt einfach mal pausenlos mehr Kohle ausgegeben, als sie zur Verfügung hatten. So, und das holt halt die Leute irgendwie, das holt unser Land halt sozusagen eben heute ein. Jetzt haben wir eine Regierung, die sagen halt eben irgendwie so, die weisen darauf hin, also ich möchte mich hier nicht bedingungslos hinter unsere Regierung stellen, aber hinter die davor mit Garantie noch weniger. Ups, das war ein Outing, na gut. Man kann ja mal so ein paar Verbesserungsvorschläge anbieten, ne? Aber der Ragi ist nicht schlecht drauf, Amrei, ja, oder? Aber man kommt ja nicht zu Wort, oder? Oh. Man kann nur, ja. Das ist in Ordnung, das kenne ich ja von mir manchmal auch. Das ist sympathisch. Ich sag auch mal, wenn jemand anderes reden will, so ich falle dem ja nicht ins Wort drin, so ist das nicht. Und das Problem habe ich manchmal, da kriege ich dann manchmal böse Vorwürfe, ja. Aber das ist ja auch so, dass dann der Vorwurf ja immer im Raum steht, von wegen, wenn du dazwischen quatschst, bist du nicht in der Lage, dem anderen, oder wenn es dir gleichzeitig. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich durchaus in der Lage bin. Voll flexibel, ich kriege dann halt nur ein bisschen schneller. Ja, ich verstehe. Und mein Gegenüber ist manchmal halt ein bisschen langsam. Genau, so sieht das aus. Man muss einfach mal ein bisschen flexibel. Und ich kriege aber immer den Ärger ab. Also jedenfalls bei den Wünschen, weißt du? Das kann ich gar nicht verstehen. Ach nö, weißt du, echt. Aber ich teile mit dir das Leid auf jeden Fall. Weißt du, aber ich hab so mit der Zeit, ich dachte mir so, weißt du, naja gut, wenn das Phänomen halt, weißt du, wenn du bist so in einer Gruppe mit 100 Mann und 99 davon sagen, irgendwie, weiß ich nicht, du hast da irgendwas oder so, ne, und du siehst es aber selber nicht so. Naja, aber ich hab ja nachweislich so ein Ding zu laufen, weißt du. Ich komme damit klar, weißt du, nur diejenigen, die das dann wissen, können ja auch ganz gezielt dann so einen Pfeil werfen, weißt du, und sagen, jetzt habe ich dich, weißt du. Und ich stehe dann da und rechtfertigen will ich mich nicht immer, weißt du, weil ich komme ja klar. Ja, weißt du, die rennen alle durch die Gegend, ja, und immer so, ich hab keinen Freund, ich hab keine Freundin, ich hab keine Habe. Du hast woran liegt das wohl, wa? Ja, ich meine, wir haben uns, weißt du, du hast dich, du kannst dich mit dir selbst unterhalten, ich hab das auch so, ich hab meinen ganzen Tag so ein Zwiegespräch mit mir, weißt du, ich bin sozusagen immer in guter Gesellschaft, ja, und ich meine so, wenn andere Leute halt eben der Meinung sind so, dass da irgendwie irgendwas an mir scheiße ist, so, dann tut mir das eigentlich, ja, so ein bisschen leid für die, so, dass das hat schon lange aufgehört, dass mir das sozusagen für mich selber irgendwie leid getan hat, weißt du, weil das bringt ja nichts. Mal so zu hören, mal heute Abend, so, gerade heute, echt, ja, schön. Ja, auch mal sein. Ja. Es gibt auch, sag ich mal, da draußen, egal wie schräg man auch immer drauf ist, wisst ihr, es gibt sozusagen, Leidensgenossen, wisst ihr so. Und klar, genug, wa? Das ist relativ. Ja. Also ich meine, ich würde mir das schon manchmal vielleicht ein bisschen häufiger wünschen, aber auch dann komm doch mal zu den Dronten. Bitte? Dann komm doch mal zu den Dronten. Zu den Dronten? Der Dodo-Verein, der ist in der Huttenstraße. Kannst ja mal vorbeigucken. Wie ist die Straße? Sag mal bitte. Huttenstraße. Also da musst du bis Jungfernheide über Beußestraße und dann mit dem 227er bis Neues Ufer und dann gleich schräg über eine 30, siehst du schon, da sind ja immer die Vögel, die da hängen oder und schöne Blümchen. Heute habe ich so einen gelben, sieht aus wie Stiefmütterchen, das kleiner, die haben ja über die Tür gehangen, richtig, so sieht gut aus, Du, vielleicht schaue ich da mal rein. So. Ich meine, im Augenblick, wie gesagt, habe ich halt eben echt so eine andere. Wir müssen den Keller da unten erstmal fertig bauen, da die blöden Holztreppen und die Elder fehlen da hier und da. Und ehe die Treppen nicht stehen, kannst du ja auch keine Veranstaltungen machen, weil Mietvertrag und. Wisst ihr, aber auf der anderen Seite, die klagen immer alle, in Deutschland gibt es keine Arbeit. Ich meine, da gibt's Arbeit. Ja, klar, aber ich meine, wir sind einfach nur die drei, die was machen, sind eigentlich nur Jan, Andreas und Icke. Naja, und die anderen, die sind klar, die machen auch was, weißt du, quatschen, ja. Ja, das kenne ich, das Phänomen. So. Und dann. Das macht nichts, aber mit denen darfst du nicht kalkulieren, weißt du, bist du nicht enttäuscht. So, das habe ich mir angewöhnt über die Jahre. Ich meine, wir kriegen alle drei keine Kohle. So, wir spekulieren ja einfach nur, dass es irgendwann mal läuft. Vielleicht auch mal eine GmbH oder GmbH oder weiß ich nicht, was. Ich meine, man muss ja ein bisschen. Naja, aber so ist das im Leben, weißt du, wenn du Kohle verdienen willst, so, ich schlag mich auch mal so mit meinen Projektchen durch im Augenblick. Ich meine, das erzähle ich hier natürlich nicht über einen Äther, aber da geht es halt eben sozusagen. Das stört mich jetzt tatsächlich wenig, weil ich war halt so gefrustet, da dachte ich so, ja, muss halt mal sein. Ja. Aber das ist egal, was du machst, weißt du, auch wenn du irgendwie dich an der Wirtschaft bedienst sozusagen und Business machst, ja, entweder du kalkulierst damit, dass du derjenige bist, der für alles gerade steht und alles macht und tut und so weiter, dich da irgendwie auf irgendwelche anderen drin kalkulieren willst, ist eh alles scheiße, weißt du, so. Ja, eigentlich funktioniert das ja auch wie eine Firma, wa, oder wie. Eben. Ja, sind ja eigentlich totale normale Prinzipien, bloß wenn diese Kommunikationsebene schon nicht stimmt. Das heißt, wenn das Chefchen da rauszieht, weil er der Meinung ist, dass er denkt, oder so eine Sachen, weißt du? Ich sage, setz dich doch mal 10 Minuten oder so, damit wir da mal das aus dem Raum kriegen, weißt du? Aber was ist das für ein Verein? Da wird dann nochmal so über alles gesprochen, oder was? Da kann man nochmal die Fäuste spielen. Auch so ein bisschen, auch ganz schön viel kulturelle Ebene, so mit, guck mal, Moabit ist ja, da hast du ja auch deinen Haufen Nationalitäten. Und dann der Drontenvogel, das hat ja viel mit Mauritius zu tun, weißt du? Sag mal, das ist eine Insel, oder? Ja, ja. Und das ist halt so, dass wir sagen, okay, so bis ich kulturell kreative Sachen anbieten, weißt du? Und dass über diese Kontakte, die dann da entstehen, auch halt Lösungsvorschläge für das Individuum entstehen. Du hast ein Problem, ich höre dir zu, kann ich dir helfen, kann ich nicht, guckst du mal. Also wird die ganze Zeit gequatscht, oder was? Meistens, ja. Und dann eben die ganzen Musik und mein Marco macht hier ein bisschen mit Ton und hier die Kinder, wir haben ja auch, ich habe ja auch einen Sohn und die anderen haben, die zwei Jungs, die sind im selben Alter von dem Andreas hier wie Mena und dann nehmen wir sonntags hier Fußball spielen und... Ja, ich meine, das macht sich natürlich... Weißt du, so, das werde ich ja auch als Alleinerziehende so mal entlastet, weißt du, dass ich auch mal meine Seele mal baumeln lassen kann und dann passe ich eben nächstes Mal auf die anderen auf. Ja, das kann ich verstehen so. So was, weißt du, man muss ja gucken, wo man da bleibt. Ja, na, ich war auch mal temporär sozusagen Papa gewesen, so, ich weiß, wie das ist, so, aber naja. Hört sich ja nicht so glücklich an, wa? Nö, na, ich sag mal, ach, das ist jetzt auch schon lange her, aber damals war das scheiße gewesen. Ich hab mir da richtig Mühe gegeben mit den beiden kleinen, weißt du, und die Alte, die konnte sich nicht beklagen, die konnte halt eben mal so ihren Dingen nachgehen, das war ihr Argument gewesen, die halt immer alleine... Ich glaube, der Kutter schmeißt uns jetzt erstmal raus. Kein Problem. Ja, Kutte, tschüss. Mal, schiebst da eine ruhige Kugel im Hintergrund, was? Was? Wolltest du noch machen? Was wollte ich machen? Nee, ich sag dir, ich hab dir mit Kutte geredet, der schiebt da eine ruhige Kugel im Hintergrund. Wollte er eigentlich machen? Oh, lass ihn doch. Nur 10 Minuten haben wir auch mindestens jetzt hingelegt. Naja, gut. Ich kann mir die Sleep-Timer so ranmachen. Nö, aber vielleicht können wir mal irgendwie zum Arbeitsamt gehen und das vorschlagen, weißt du? So, denn ich meine, Fritz, ja, schreib kommt mal auf SGB 9, Paragraph 15. Gibt es noch als Hörversion. Kannst du dir auch einen CD-Player knallen. Geil. Ja, nee, aber wisst ihr jetzt mal ehrlich, wisst ihr, wir gehen beide zum Arbeitsamt und dann schlagen wir denen das einfach vor, wisst ihr, wir machen so, wie heißt der hier nochmal? Auf Selbstbeschaffung heißt es. Tommy Wosch und sein anderer Pimp, wisst ihr, dann machen wir auch so ein Duo, klar, und Fritz, die bekommt das so ja noch vom Arbeitsamt. Gibt Möglichkeiten, dann muss er halt nur öffnen, wa? Was? Ja, eben. Das ist genau das, was ich vorhin zu dir sagen wollte. Wisst ihr, man muss eben selber dahin gehen, ja? Und denen vorsichtig bleiben, wa? Ich hab das schon mal gemacht, ja? Und da hat das auch geklappt damals. Da haben sie mir dann so ausgegeben. Hey, Gott, der Erste. So. Bist du wieder da? Ja, na sag mal, Kutte, sagst du ja nicht mehr? Hast du die Sprache verschlagen? Ich rufe da erstmal eine. Ja, weißt du, der wird da bezahlt. Kannst du ja mal fragen, ob er immer noch Goloas Leger ruft. Der wird dafür rumsitzen bezahlt, du, ich sag das. Was ich noch alles weiß, Leute wie Icke, weißt du, die machen sich den Arsch rum. Kiste, da hat er mal schön Lesungen gehalten, da habe ich hinter den Tresen gearbeitet, da hatte ich eine Fritzkrücke, weil ich eine Hüftoperation hatte. Mhm. Ich erinnert sich ja, aber... Und seine Lesungen? Jahre her. Oder irgendwie so und im Dreh. Seine Lesungen sind die hörenswert? Nee, das war irgendwas, ich weiß ja nicht mehr, ich musste ja am Tresen arbeiten, ich hab das ja nicht mitgekriegt da. Aber ich hab ja dann hier schwarz und ich hab jetzt die Lesebücher, also immer wenn du so ein bisschen Debris hast, dann nimmst du dir die Expertengespräche oder so eigentlich, oder wie es X ist, weil es schon lange her ist, aber sehr ja, lustig, ja. Wenn ich ein Debris hab, dann lass ich immer selber was vom Leder so, ich schreibe das nicht. Nee, jetzt mal ohne Scheiße. Ich hab auch schon. Voll, ja. Ja, aber nicht im Moabit, im Wedding. Hab ich auch so ein paar Lesungen gemacht, aber. Ja? Ich meine, wenn ich ein Depri hab, dann bin ich da richtig. Dann komm doch mal da vorbei. Ich komm mal. Schönen Grüß an Amrei, falls wenn ich nicht da sein sollte, mal. they shoot with the night. You know, oh, you know, from Michael Jackson, Vincent Price. Kane! A couple, but you know. Yeah, I read this movie script about this werewolf who keeps turning into this fucking lead falcon. And what's it all about, you know? I'm gonna say this on the screen, but I mean, what's it all about, I mean, give me a fucking break. Gosh, every night it's fucking, we can't, they can't fuck because she's a foul and he's a bleeding fucking wolf. Well, I mean, you know, they can't do it obviously anyway. It must be, oh, you know, it's been well. In Wedding, dann 102,6. Fritz Info. 0.35 Uhr, das Wetter. In der Nacht werden die Wolken dichter. In der Lausitz fällt Regen bei plus 4 bis minus 1 Grad. Am Tag ist es überall bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Bundespräsident Rau hat wegen einer dringenden Terrorwarnung seinen für heute geplanten Besuch in Dschibuti abgesagt. Nach Informationen der Sicherheitsdienste haben Islamisten einen Mordanschlag auf Rau geplant, teilte der Sprecher des Bundespräsidenten mit. Rau wollte eigentlich das deutsche Marinekontingent besuchen. Israels tödliche Militäraktion gegen den Hamas-Gründer Scheich Yassin beschäftigt nun auch die UN-Menschenrechtskommission. Eine Mehrheit der 53 Mitgliedstaaten stimmte für eine Sondersitzung. Israels Botschafter Levy kritisierte, erstmals in der Geschichte der UN werde eine Sitzung zum Lob eines Terroristenführers abgehalten. Die USA sollen schon Jahre vor den Terroranschlägen am 11. September 2001 von der Gefahr durch Al-Qaida gewusst haben. Zu dem Schluss kommt ein unabhängiger US-Untersuchungsausschuss. Außenminister Paul wies in einer ersten Anhörung Vorwürfe zurück. Die US-Regierung habe auf Warnungen nicht ausreichend reagiert. Ein Gericht in Stockholm hat den Mörder der schwedischen Außenministerin Lind zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ging von der vollen Schuldfähigkeit des Angeklagten aus. Der 25-jährige Täter hatte erklärt, Stimmen hätten ihn zu der Tat getrieben. Lind war im September vergangenen Jahres in einem Stockholmer Kaufhaus erstochen worden. Und der Verkehr auf Fritz hat keine Meldung für euch, deswegen gute Fahrt. Denn BBB, dann... Fritz.de, der Klick zum Radio. Jetzt neu. Mit allen Infos zum aktuellen Fritz-Programm, zur Fritz-Musik und den Radio-Fritzen sowieso. Dazu die Fritz-Konzerte, Partys, Club-Tracks und vieles mehr im Überblick. Auch alle Fritz-Sendungen von A wie Bollmann bis Z wie Openbox. Fritz.de, der Klick zum Radio. Jetzt neu. Und nur diese Woche. Gewinne, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Nur zu klicken. Einfach überraschen lassen. Fritz.de, der Klick zum Radio. Jetzt immer noch neu. Und im Radio. Alte Musik. Fritz.

wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Also das wäre ja sonst die andere Nummer. Die eine Nummer, jetzt die andere Nummer, ist ja dann die eine Nummer, wäre die hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Im Grunde machen wir uns nicht vor, Kinder. Jetzt eigentlich nur noch darum, die restliche Sendezeit totzuschlagen. Wenn jetzt Totschläger hier unter der Fritz-Hörerschaft sein sollten, dann können die jetzt praktisch hier ihrem Hobby frönen und Zeit totschlagen, dass es seine Freude hätte. Nein, ey, wir sind doch alle politisch korrekt. Wir sind doch, nein, das finden wir aber irgendwie gar nicht mal die Zeit, die arme Zeit, das ist doch nicht schön. Na ja, dann eben hier, sagen wir, was war die andere hier, halbautomatischer Anrufbeantworter, oder? Genau, da kommen wir. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, verschiedene Sachen. 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und wir trollern uns hier so auf die Unfälle raus, oder? Wem?

Hohe Preise machen eine Gesellschaft high. High sein in der Kollektivität heißt, es kommt irgendwann dann zum Blow-up. So ist der Kampf gegen die Teuerung zugleich ein Kampf um die Bewährung unserer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung. Bei diesem Kampf um die Stabilität, das ist nicht nur ein Kampf um Haushaltsgeld und Sparkonten. Ich sehe das viel tiefer und viel gefährlicher. Eine permanente Teuerung ist sozusagen kollektives Rauschgift. Das ist ein gesellschaftliches Gift. Und je mehr man von dem kollektiven Gift nimmt, umso mehr wird dann irgendwann unsere Gesellschaft high. Hohe Preise machen eine Gesellschaft high. High sein in der Kollektivität heißt, es kommt irgendwann dann zum Blow-up. Unsere Gesellschaft ist unruhig und unsere Jugend ist unruhig. Und unsere Jugend hat kein voll harmonisiertes Verhältnis zu dieser Wirtschaftsordnung, die auf Privateigentum beruht. Und wenn ab Usus Missbrauch getrieben würde, mit den Freiheiten dieser Wirtschaftsordnung werden wir draußen bei der jungen Generation wenig Verständnis für diese Wirtschaftsordnung finden. Ich weiß allerdings nicht, wohin diese Entscheidungsschlachten führen werden. Ob das ein Leipzig werden wird, ein Jena oder eine Schlacht am Skagerrak. High sein in der Kollektivität heißt, es kommt irgendwann dann zum Blow-up. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Mir gefolgen mit Mann im 1 Uhr und eine Minute. Fritz. Night Flight. Bis 4 Uhr am Mittwoch mit der Niemalrennen. Tag. Thank you. it happened, that thing happened, that magic happened, that night. That night. That night. Comme si les vents traient le vent. Mon petit bonnet de laine est resté pendu dans les cieux électriques. Et je sais que mon essai, comme un petit Colorado, et je sais que mon essai